I've given you sunlight. Ja. I've given you rain. Ich habe dir alles Mögliche gegeben. Ich mache hier alles, was ich irgendwie kann, Leute. Mehr kann ich nicht, außer jetzt noch meinen Finger auszubringen. Jetzt kommt das Blut. Und das ist so diese Allegorie auf den amerikanischen Traum. Eigentlich geht's nicht. Eigentlich ist das völliger Quatsch, was ihr mir erzählt, was ich mit harter Arbeit machen kann. Eigentlich kann ich es nur machen, indem ich mich korrumpiere. Ja. I've given you sunlight. I've given you rain. Looks like you're not happy. Unless I'm open my brain, I'll give you a few thoughts. If that will appease, now please, oh please, please, please, oh please don't destroy my heroes and talk shit about my beloved musical. Open your mind, plore, grow, grow beyond that, grow for me, grow for me. Feed me. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Muss-Man-Sehen-Podcast. Wo wir uns gegenseitig Filme zuwerfen und wie ihr an dem Song erkannt habt, hat Johannes diese Woche mir einen Film zugeworfen. Offensichtlich mit der Befürchtung, dass ich einen Film seiner Jugend oder Kindheit zerstören werde. Nämlich? Und zwar haben wir Little Shop of Horrors, im Deutschen Der kleine Horrorladen. Aus dem Jahre 1986. Wir reden nämlich nicht über den Originalfilm, sondern wir reden über die Musical-Variante, beziehungsweise die Filmvariante der Musical-Variante. Wir werden über alles reden müssen, was da dran hängt, Plor. Ja, auf jeden Fall. Wir werden über Musical-Versionen von 60er-Jahre-B-Movies reden, genauso wie wir über verschiedene Enden reden werden. Ja, über dieses Original werden wir reden müssen, den Schwarz-Weiß-Film aus den 60ern. Definitiv. Und natürlich die Musical-Version, diese Verfilmung und eine mögliche Scarlett Johansson-Version. Hast du das mitbekommen? Nein. Oh mein Gott, wir werden darüber reden. Bevor wir darüber reden, werde ich euch kurz erzählen, worum es in diesem Film geht, weil ihr ihn gerade ja nicht gestern gesehen habt, sondern einschaltet, weil ihr denkt, boah, der war in meiner Kindheit ganz, ganz, ganz groß. Mal gucken, was die beiden dazu zu sagen haben. So, also, Skid Row. Das dreckigste, gottverlassenste und gefährlichste Viertel der Stadt. Streunende schwarze Mädchen ohne Zukunft, harte, motorradfahrende Gangster und der harmlose Seymour im Blumenladen um die Ecke. Oder sieht er nur so harmlos aus? Mit seiner nerdigen Brille und den nervösen Ticks? Einer wie der kann doch nie einer Fliege was zuleide tun. Nun ja, vielleicht einem Zahnarzt. Und vielleicht einem Chef eines gewissen Blumenladens, der ihn erpressen will. Aber nur wenn es darum geht, die Frau seiner Träume zu bekommen. Und nur mit der Hilfe einer menschenfressenden Pflanze. Dum, dum, dum. Diese fleischfressende Pflanze, die er Audrey 2 tauft, nach seiner großen Liebe, die mit ihm im Blumenladen arbeitet, nimmt ihren Anfang als kleines süßes Pflänzchen. Aber als Seymour es aus Versehen mit Blut füttert, wächst und gedeiht die Pflanze zu einer Sensation heran, die das ganze Viertel anzieht und den Blumenladen und seine Mitarbeiter reich macht. Wenn die Stadt nur wüsste, wovon sich die Monstrosität ernährt. Kleine Blutstropfen reichen bald nicht mehr aus. Ganze Körper verschlingt die Pflanze und sie verlangt Morde von Seymour. Eine Weile macht er das mit. Aus Angst. Und auch aus Ruhmeslust, was ein echtes Wort ist. Ich hab's gerade erfunden. Dann durchschaut er den Welteroberungsplan des botanischen Bastards und will dem Ganzen ein Ende setzen. Hier nimmt der Film zwei verschiedene Pfade. Je nachdem, ob man den düsteren Director's Cut sieht oder das Hollywood Happy End, das sich die Zuschauerschaft erklagt hat. Wie sehen die aus? Darüber wird zu sprechen sein. Welches Ende hat dir am besten gefallen, Plor? Gleich die wichtigste Frage. Natürlich. Ich bin total okay mit dem Theatrical End. Ich finde es absolut okay. Es passt zu dem Film. Es ist das Ende, was Tim Burton wählen würde. Es geht nichts über das Director's Cut Ende. Und ich würde das Director's Cut Ende jederzeit vorziehen. Und dass sie, keine Ahnung, wie viele Millionen Dollar an Produktionskosten weggeschmissen haben, wo wir riesige Pflanzen sehen, die die Stadt unsicher machen. Ich sage dir, wie viel. 5 Millionen. Es ist eine Tragödie. Nein, es ist keine Tragödie. Aber es ist gut, dass wir das heute mittlerweile auch nachkoloriert und sauber und in guter Qualität sehen können. Das hat das Publikum lange nicht. Dieses Ende ist natürlich das Ende, was ich sehen will. Aber wie geht's dir? Ich muss sagen, ich habe diesen Film geguckt und ich habe aus der Erinnerung des alten Endes darauf gewartet, dass es ein Happy End gibt. Ja. Dann kam das Happy End nicht, weil ich Idiot nicht vorher herausgefunden habe, dass ich den Director's Cut gucke. Und dann kommt dieses enttäuschende, die sterben? Moment, das war doch irgendwie anders. Wie war denn das noch? Und dann sitze ich da und gucke meine Freundin an, der ich auch ein anderes Ende quasi versprochen habe. Schatz, lass uns einen Film mit einem tollen Happy End gucken. Und dann sitzen wir da und was wie jetzt? Und dann gibt ihr das auch noch rituell der Pflanze zum Essen, seine Freundin, und dann wird er auch noch gefressen und die ganze Welt wird für 5 Millionen Dollar in Schutt und Asche gelegt. Mit so geilen Special Effects und so geilen Szenen. Aber nochmal, also man kann wirklich viel Shit auf das alte Ende auskübeln, weil es ist ein Happy End. Ja. Ich finde, das alte Ende ist gut. Ich finde das auch total, nein, also gut ist vielleicht zu viel gesagt. Ich finde das total folgerichtig und ich habe mich auch betrogen gefühlt, als ich es nicht gesehen habe. Du warst wie das Publikum, das damals gesagt hat, dieser Film ist der letzte Shit. Ich sage euch auch ganz genau warum, aber dazu müssen wir erst den Film besprechen. Ja. Vielleicht ganz kurz noch, du hast mit dem Ende angefangen. Wir müssen das Pferd von hinten aufzäumen. Okay. Ich finde, das alte Ende funktioniert auch, weil es so surreal fantastisch ist. Wie gesagt, Tim Burton würde das auch so machen. Sie bewegen sich am Schluss in dieser Idylle im Vorgarten, nachdem sie geheiratet haben, das ist fast wie ein Traum. Ja. Du kannst das alte Ende gucken und kannst sagen, ja, ich interpretiere das so, dass sie beide gestorben sind und das ist diese Todesvision, die sie haben. Würde jeder Filmwissenschaftler würde das wahrscheinlich machen, wenn das neue Ende nicht existieren würde. Deswegen finde ich, das funktioniert. Mhm. Aber es ist halt, wenn man gesehen hat, wie die Pflanzen New York unsicher machen, wie alles zerstört wird und am Schluss die Viecher auf der Freiheitsstatue sitzen und dann die fucking Leinwand eingerissen wird und die Pflanze super geil. Was für ein Erlebnis muss das im Kino sein? Ja, total geil. Aber mit 7 Minuten doch ein bisschen arg lang. Nein, jede Sekunde davon ist absolut Gold wert. Ich habe schon echt da gesessen und habe irgendwann rübergeschaut und gesagt, I got the message. Ich brauch's nicht noch weitere 5 Minuten. Ich habe es in dieser Länge zum ersten Mal gesehen diesmal. Ja, ich weiß noch, ich wusste, dass es die 2 Enden gibt schon vorher und ich habe das zweite Ende vorher irgendwann mal in einer shitty Version gesehen. Ach, als es im Internet kursiert ist, das wurde ja sehr spät dann erst tatsächlich so aufbereitet, wie es jetzt ist. Mhm. Es gab es eine Zeit lang in Schwarz-Weiß. Ah, krass, ja. Und dann wurde es irgendwie nachkoloriert so ein bisschen und ich weiß noch, dass ich auf YouTube irgendwann mal geguckt habe, wie ist das Originalende. Ja. Und das war auch nicht ich weiß nicht mal, ob es YouTube war, es war Internet-Video. Okay. Und das war aber nicht die vollen 7 Minuten. Und dann habe ich halt dieses wirklich schlechte Bild gesehen, wie die Pflanze durch New York geht und dachte nur so, geil, das ist das, was ich mir für Audrey 2 wünsche. Das ist das Schicksal, das sie verdient hat. Und warum? Und schade. Ja. Und ich war so glücklich, ich habe mich nämlich auch überraschen lassen. Ja. Ich habe es angemacht mit dem Wissen über 2 Enden und dachte, okay, ich gucke jetzt einfach und mal schauen, was kommt. Ja, ja, ja. Und ich war so glücklich, dass das dieses epische, dystopische, apokalyptische Ende geworden ist. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen, welches Ende hat man zuerst gesehen? Weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht, wie ich das wahrgenommen hätte. Ja. Na, die meisten von unserer Generation werden ja mit diesem klassischen Happy End aufgewachsen sein, weil das lange einfach das allgemeine Konsensende war und es gab diese Gerüchte von dem zweiten Ende und dann gab es auch irgendwann diese Versionen, die rausgekommen sind. Ja. Aber es war ein langer Weg bis dahin, wo wir jetzt dieses Ende in seiner vollen Glanz genießen können. So. Und damit zurück nach vorne. Wir fangen mal von vorne an. Little Shop of Horrors. Absoluter Wahnsinn, wie das Ding überhaupt erst in die Welt geboren wurde. In einer Suff-Idee von Leuten, die einfach gesagt haben, oh, es gibt dieses Set, das ist jetzt 2 Tage lang erreichbar. Da wird ein anderer Film gedreht, aber der ist ja jetzt abgedreht. Da können wir jetzt 2 Tage lang uns austoben und dann machen wir da irgendeinen Scheiß. Roger Corman. Wer sonst könnte das tun? Meine Güte, Roger Corman. Der Beam-Movie-König, von dem ich viel zu wenig gesehen habe. Ich kenne keine Handvoll Filme von ihm. Wollen wir seine Liste mal aufmachen? Was hat er denn überhaupt alles gemacht? Alles. Ich habe mir das nicht aufgeschrieben genau. Roger Corman war einer der großen Beam-Movie-Regisseure der 50er, 60er, 70er Jahre und vor allem, was vor allem daran liegt, dass seine Filme irgendwie besser rezipiert wurden und dass seine Filme vom New Hollywood geliebt wurden. Ja. 500 Features. Also über 500 Filme hat der Typ gemacht. Er wird als The Pope of Pop Cinema bezeichnet. Ja. Um mal ein paar Titel vorzulesen. 1955. 5 Revolver gehen nach Westen. 1956, Gesandter des Grauens. Dazwischen sind noch 10 andere Filme. Ja, ja. 1957, Rock All Night. 1957, Teenage Doll und Carnival Rock. Dann Sorority Girl, Machine Gun Kelly. Ja, mein Gott. The Wasp Woman, die Wespenfrau, natürlich. The Little Shop of Horrors, 1960. House of Ushers, irgendein Horrorfilm. Pit and the Pendulum. Premature Burial, also lebendig begraben. Tales of Terror, Tower of London. The Raven, den habe ich gesehen. Mm. The Terror, The Man with the X-Ray Eyes, The Haunted Palace, die Folterkammer des Hexenjägers, Satanas, beziehungsweise The Mask of the Red Death und so weiter und so fort. Dieser Mann hat am Fließband Filme produziert in einem Zeitraum von 1955 bis 1990. Er hat Regie geführt bei zahllosen Filmen, er hat zahllose Filme produziert und die ganzen großen Regisseure des New Hollywood und anschließenden Blockbuster-Kinos, namentlich so Leute wie Steven Spielberg, James Cameron, Martin Scorsese, haben ihn geliebt und sind mit seiner Art von Exploitation-Kino groß geworden. Ja, absolut zu Recht als Pope of Pop-Cinema einfach. Also Wahnsinn, wie man so einen Output haben kann. Und das erklärt sich natürlich auch, dass man, wenn man weiß, dass das 2 fucking Drehtage im Studio waren, ein bisschen 2,5 und noch eine Nacht dazu und so, hast du den Film gesehen? Ja. Ich habe ihn auch gesehen. Ich habe ihn leider nicht ganz geschafft. Ach, ich hab, schade. Ich hab ihn angefangen zu gucken und habe geguckt bis zu den ersten Morden. Ja. Und ich war so, und es hat mir in der Seele wehgetan, das zu sagen. Oh. Ich glaube, Roger Corman ist am besten, wenn er nicht Comedy macht. Okay. Der Film ist zu viel Comedy für Roger Corman und Comedy kann Roger Corman nicht gut stemmen. Also man muss sagen, dass die Slapstick in diesem Film echt nicht die beste ist. Es ist leider, und der ist heavily mit Slapstick unterlegt. Und das ist ein bisschen das Ding. Also es ist jetzt nicht der beste Hauptdarsteller, nicht der beste Seymour, muss man sagen. Ich mag den Typen, der den Besitzer spielt, durchaus ganz gerne. Der hat das ganz gut gemacht. Die seltsame Mutter, weiß ich nicht genau, ob die sein musste. Jonathan Hayes spielt hier Seymour. Und das Problem, und das ist das große Problem von dem Original, ist, es fehlt das Herz. Ja, es gibt keinen einzigen Moment, wo ich Sympathie mit diesem Seymour empfinde. Ja. Wie gesagt, wir reden von der 1960er Version. 1986 ist ein ganz anderes Ding und Rick Moranis und alles. Mit diesem Seymour aus dem Original von Roger Corman empfinde ich, kann ich nicht andocken. Ja, ja, ja. Und dann finde ich ihn tatsächlich einfach nervig in seiner Slapstick. Es ist keine Slapstick, über die ich lachen kann. Ja, aber du bist sowieso nicht der Slapstick-Fan. Ich bin nicht der größte Slapstick-Fan. Ich schon eigentlich, aber dieser Film hat Slapstick, wo ich denke, ja, okay, vielleicht so ein paar lustige Stellen, aber eigentlich stolpert er mehr als das alles andere. Also er hat keine Ideen drin, sondern er stolpert einfach nur. Und das ist das Ding. Und es gibt Momente, die ich ganz witzig finde. Ich finde es grundsätzlich ganz spannend, dass der Film deutlich grausamer ist vom Grundton als das Remake. Ja. Vor allem, also es ist total absurd, wie der erste Mord passiert. Das ist nämlich ein ganz banaler Unfall. Mhm, genau. Ich find Jack Nicholson beim Zahnarzt geil. Ja, der ist schon ganz gut. Auch wenn der Gag, der daraus gemacht wird, total albern ist. Ja. Grundsätzlich so ein 1960er Film. Das ist ein kurzer Film. Ich habe tatsächlich nur, ich habe ihn nicht ganz geguckt. Eine Stunde, 11 Minuten, glaube ich, ist der lang. Ja. Sowas. Er ist so eine Mischung aus Slapstick und, also kein Grusel und kein Horror, sondern Slapstick und so, eher so Horrorkomödie maximal. Aber vor allem Komödie und ich fand ihn einfach nicht lustig. Und ich fand ihn dann auch nicht emotional bewegend und ich fand ihn auch nicht aufregend spannend, weil einfach das Horror-Element gefehlt hat, dadurch, dass alles so Slapstick unterlegt war. Ich fand die Thematik interessant und das ist das, was ja dann andere eben auch fanden, ne? Die sich den angeschaut haben und gesagt haben, okay, da ist Potenzial drin, irgendwas ist da drin. Da ist, das Thema ist cool, irgendwie sind die Campiness, die ich da drin sehe, die drehe ich einmal auf 100 und so. Das ist super. Also es gibt schon viel Potenzial drin. Ich sehe, warum der ausgewählt wurde und warum man Fan davon sein kann, obwohl er vielleicht jetzt nicht das hat, was man haben will. Ich kann total verstehen, dass irgendwann jemand Anfang der 80er sagt, das ist witzig, daraus kann man ein geiles Musical machen. Ja. Und ich glaube, das ist aber auch so ein Phänomen dieser Verliebtheit in die B-Movie-Ecke und in die Exploitation-Ecke, dass Leute sagen, wir machen eine Reminiszenz daran und die Reminiszenz ist in den meisten Fällen viel besser als das, was original ist. Wir haben gar nicht so langer Zeit über Rocky Horror Picture Show gesprochen. Ja, genau. Genau dasselbe Phänomen wahrscheinlich. Ja. Viele Sachen, auf die sich Rocky Horror Picture Show bezieht, ist die Nostalgie von den Leuten von damals auf diese alten Sachen. Und wenn wir heute die alten Sachen sehen, sagen wir, ah, okay, wir können die Nostalgie nicht ganz nachvollziehen. Wir finden Rocky Horror Picture Show immer noch geil, weil das ein zeitloser Klassiker ist. Genau. Aber wenn wir uns angucken, was er da, woher, vor was er sich verbeugt, stellen wir fest, oh, da ist ja auch so ziemlich viel Schrott dabei. Ja, auf jeden Fall. Dieser Film jedenfalls aus den Jahren 1960 wurde in zweieinhalb mit ein paar Nachdrehs gedreht, wurde viel improvisiert und es gab einfach diese eine Idee dieser menschenfressenden Pflanze, die irgendwie im Suff entstanden ist. Die haben 3 Tage lang vorher geprobt, bevor sie gedreht haben und das war's im Grunde, ne? Er hat einfach irgendwie ein Set nachgenutzt, was ihm angeboten wurde von einem Produzenten, Befreundeten. Er wurde zum Kultfilm. Auch dieser Film hat übrigens eigentlich auch eine Vorlage, nämlich The Flowering of the Strange Orchid aus dem Jahr 1894 von H.G. Wells. Das heißt, wir haben schon wieder eine Adaption von einer Adaption von einer Adaption. Richtig. Und wer weiß, wo H.G. Wells abgeschrieben hat. Ja, aber genau. Und hier, wir sehen hier halt, was du vorhin schon gesagt hast, einen sehr jungen Jack Nicholson, eigentlich seine erste große Rolle in einem Film, wo er schon echt, wo zu sehen ist, was er mitbringt, was für eine krasse Energie er und was für einen Wahnsinn im Blick er mitbringen kann. Er hat eine komplette Nebenrolle, ne? Er spielt einen masochistischen Patienten, das hat sich auch in das Remake gerettet, ausgerechnet das. Ja, ja. Einen masochistischen Patienten beim Zahnarzt. In dem Fall ist es allerdings so, dass unser Protagonist Seymour selbst den Zahnarzt geben muss, weil er kurz davor den Zahnarzt umgebracht hat. Ja. Und Seymour kann natürlich überhaupt nicht als Zahnarzt arbeiten, was in dem Fall aber nicht stört, weil der Masochist das total geil findet, Schmerzen zu empfinden. Mhm. Und der Gag, dass wir am Schluss seine Zähne sehen, also seine Zahnlöcher, die entstanden sind, ist halt auch eher so schwach. Ja, es ist halt ein Skit, ne? Also es ist eher so ein Sketch fürs Fernsehen. Sehr plump. Ja. Aber Jack Nicholson ist irgendwie ganz geil in dieser Rolle, weil es ist halt einfach Jack Nicholson. Ja. Andererseits ist es vielleicht auch, weil wir Jack Nicholson darin sehen. Natürlich, klar. Wir sehen einfach schon, was er mitbringt und was er später machen sollte und so, ne? Ja. Ja. Was passiert jetzt mit dieser Vorlage? In wessen Hände gerät die und plötzlich ist 1982 und alle finden, das ist ein cooler Kultfilm und dann sagen Leute, hey, lass uns ein Musical machen. Howard Ashman war totaler Fan des Films, der mochte den total. Also der hat einfach gesagt, komm, lass uns, da ist Potenzial drin, da kann man was draus machen und Off-Broadway war sowieso zu der Zeit so ein Experimentierfeld. Wir machen Zeug, wir probieren einfach aus. Und das ist total schön. Was ganz spannend ist, weil dieser diese Gegensatz zwischen Off-Broadway und Broadway, kommen wir ja nochmal zurück, wenn es dann auch so Versuche gibt, das nochmal aufzuführen, später hinaus. Es ist ein Off-Broadway-Musical, sprich, es ist nicht für die große Bühne gemacht. Es ist nicht die Lion King-Größe oder so, sondern es sind kleinere Sets. Kleinere Bühnen, kleinere Theater, kleinere Räume, weniger Publikum und dementsprechend intimer. Was bei dem Grundszenario natürlich total passt, weil wir haben hier vor allem den Blumenladen, wo die Pflanze drin ist, die ganze Zeit halt rumsteht und Menschen frisst. Ja. Und dann vielleicht noch 1-2 andere Orte, aber wir haben einfach einen klar definierten Hauptraum und das ist auch ein kleiner Raum, nämlich ein Blumenladen. Die Erzählung wurde natürlich grundsätzlich ein bisschen umstrukturiert und ne, da wurde aufgeschuscht. Es wurde viel geändert. Ja, ja, genau. Und meiner Meinung nach auch viel zum Besseren. Also zum einen wurde der emotionale Fokus deutlich verstärkt. Ja. Dadurch, dass die Seymour-Orchid-Beziehung irgendwie ein bisschen stärker in den Vordergrund gerückt wurde. Ja, viel stärker. Vor allem auch ihre Beziehung zu dem Dentist und so, ne? Also das ist ja, das macht ja viel aus, ne? So dieses, ich bin eigentlich vergeben, aber ich mag auch dich und so. Es wurde ein Villain eingeführt mit dem Dentist, der den Tod verdient hat. Alle jubeln, wenn er stirbt. Ja. Jeder will, dass er zerhackt wird und der Pflanze verfüttert. Und Seymour wurde entschärft, was die Bösartigkeit betrifft. Oder das ganze Szenario wurde so ein bisschen entschärft, was die Bösartigkeit betrifft. Ja. Im Original, im 1960er Film, hat man das Gefühl, dass Seymour so etwas wie ein Gewissen nicht hat. Sondern eher getrieben wird von den Sachen, die passieren. Und im Musical und im 1986er Film, das hatte ich übrigens anders in Erinnerung, ist total geil, was für Streiche der Verstand mit dir spielt. Ja. Ich hatte in Erinnerung, dass Seymour deutlich schlimmer ist. Ach, aber Seymour mordet ja gar nicht. Seymour macht ja gar nichts Schlimmes. Es passieren ihm die Sachen ja nur. Es sind 2 Leichen, die auf seine Kappe gehen und für beide hat er quasi eine Entschuldigung. Das Schlimme, was er macht, ist, dass er halt die Leichen verfüttert, aber hey, das Fleisch war da. Ja, und indem er auch ein bisschen unterlassene Hilfeleistung und so weiter. Und das sind so Sachen. Aber es wird so gemacht, dass man nie das Gefühl hat, oh, dieser Seymour, der sollte jetzt wirklich der Polizei ausgeliefert werden. Wir sind auf seiner Seite. Ja, im Film vor allem natürlich dadurch, dass er das so wahnsinnig gut spielt. Okay, aber wir sind noch ganz kurz beim Musical. Da haben wir nämlich Rick Moranis noch nicht drin. Richtig, ja. Aber Alan Crean, die wird im Film wieder auftauchen. Es ist so toll. Es ist einer der wenigen Fälle, wo tatsächlich jemand aus dem Original-Musical, aus den vielen, vielen Vorstellungen, die sie gespielt haben, 2209 Vorstellungen in diesem Orpheum. Also ist viele Jahre gelaufen. Ja. Ich weiß nicht, ob sie alle Vorstellungen gespielt hat. Auf jeden Fall hat sie die dort gespielt und wurde dann übernommen für den Film. Obwohl das nicht jeder wollte. Ja. Es gab Leute, die sich wirklich dagegen ausgesprochen haben. Und Frank Oz hat dann gesagt, Leute, ich habe sie gesehen. Wir können das nicht. Es gibt keine andere Audrey. Die wollten Cyndi Lauper haben. Ja. Und das hat einen ganz, ganz banalen und auch ein bisschen schmerzhaften Grund. Cyndi Lauper war einfach der große Star der 80er. Natürlich, ja. Die wollten eine Pop-Ikone haben, um den Film besser verkaufen zu können. Warner Bros. Hat gesagt, naja, Cyndi kennt jeder, die ist auch in Wrestling-Shows aufgetreten. Ja. Durfte ganz kurz wieder Wrestling platzieren. Was? Moment. Wrestling wurde unter anderem groß, weil Cyndi Lauper aufgetreten ist. Die hat ein Musikvideo gemacht zusammen mit Lou Albano, der ein großer Wrestler war damals, der später dann in der Mario-Serie Super Mario gespielt hat. Ja, genau. Die Mario-Serie, die eine Verfilmung des Videospiels ist. Wie dem auch sei, Cyndi Lauper war der große Popstar und sie konnte Wrestling groß machen, also kann sie auch so einen Film groß machen. Ich habe gehofft, dass wir die Wrestling-Phase überwunden haben. Nein, haben wir nicht. Und dann gab es zumindest Gerüchte, dass Barbara Streisand in Frage kommt. Genau. Und ich glaube, die wollte aber dann nicht. Ich glaube, die hatte abgesagt. Und Oz hat aber gesagt, Alan Crean. Ja. Wer kann dazu Nein sagen? Ja, wer kann dazu Nein sagen? Sie macht das auch wirklich wahnsinnig gut, muss ich sagen. Sie ist so eine Erscheinung und so eine Präsenz. Und das Krasse ist ja, sie spielt diese komplett schüchterne, lispelnde Frau mit einer dünnen, ein bisschen kratzigen Stimme. Aber sie ist halt groß. Ja. Und in jeder Szene, in der sie ist, nimmt sie irgendwie Raum ein. Total, total. Sie hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Und das ist wichtig, wenn man so viele kleine, komische Charaktere hat, jemanden zu haben, der da ist, der präsent ist. Als Leuchtturm oder was? Ja, so ein bisschen als Leuchtturm. Ja, okay. Die wollten, um das beim Theater noch kurz zu bleiben, die waren ja off-off-Broadway. Das ist lustig, dass es das auch noch gibt, ne? So off-Broadway, off-off-Broadway im MPA-Theater und dann sind sie tatsächlich umgezogen ins off-Broadway, Orpheum. Ein Aufstieg quasi. Ein Aufstieg. Das erste Theater, wo sie waren, da passten 90 Leute rein oder sowas. Vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Und im zweiten passten dann schon sehr viel mehr Leute rein und da haben sie eben so lange gespielt und sie hatten auch das Angebot, richtig auf den Broadway zu gehen. Aber da hat jemand gesagt, ich glaube, das funktioniert nur in diesem kleineren Rahmen. Das ist nichts für richtig große Bühnen. Es gab doch irgendein Revival, wo sie das nochmal versucht haben, 2003? Ich weiß nicht genau. Und da, genau, und dann ist es auch tatsächlich am Broadway im Virginia Theater gestartet. Ah. Und das Gros der Kritiker hat gesagt, nee, das funktioniert nicht. Das ist zu groß. Dann hatten sie recht. Der Raum muss kleiner sein. Das ist ein kleiner, intimer Laden. Und das haben sie ja auch in den Film rübergerettet, wozu wir gleich kommen. Das ist dieses Off-Broadway-Feeling, dass das die ganze Zeit gibt, dass du diese falschen kleinen Räume hast, wo alles eng ist und wo du nie das Gefühl hast, das ist für ein großes Publikum. Aber dadurch gewinnt es natürlich eine gewisse Größe. Das Tragische daran ist, dass die Tony Awards die ignorieren mussten, weil die Voraussetzungen dafür sind, am Broadway zu einer bestimmten Größe gewachsen zu sein. Und da sie sich die Größe versagt haben, aus guten Gründen, sind sie leider nicht berechtigt gewesen. Sonst hätten sie sicherlich einen Tony Award bekommen für die Sache. Also wir haben jetzt dieses Musical. Howard Ashman, ne? Hast du schon eben erwähnt. Ja, genau. Der großer Fan von diesen B-Movies und der verschiedene Musicals gemacht hat und so weiter. Und der das Drehbuch dann geschrieben hat, das auf die Bühne gebracht hat. Und der auch hauptsächlich für die Lyrics verantwortlich war. Musik war Alan Menken. Und jetzt haben wir einen Produzenten, der ins Spiel kommt. Ja. Nämlich David Geffen. Ja. Und wenn ich Produzent sage, meine ich das im weitesten Sinne des Wortes. David Geffen hat nämlich nicht nur Filme produziert, sondern David Geffen hat auch wie blöd Musik produziert, was man auch teilweise auf Platten sieht, nämlich Geffen Records. Mm. Und der hat Cher und Guns N' Roses und ich glaube auch irgendwann mal Metallica. Okay. Und der hat alles Mögliche produziert in den 80ern. Und gleichzeitig hat er später, er hatte einen sehr engen Draht zu Spielberg. Er sollte später mit Spielberg und Katzenberg zusammen DreamWorks gründen 1994. Und also großer, großer, großer Name. Ganz wichtiger Name, ganz, ganz wichtiger Produzentenname, sowohl für die Musik als auch für das Filmbusiness. Mhm. Und die kannten sich schon, ne? Alan Menken und er kannten sich schon sehr früh. Die haben irgendwie, glaube ich, in der Jugend zusammengearbeitet. Und es war eigentlich ein Dreamteam, wie die zusammengearbeitet haben. Ja. Und das ist schon toll, das zu sehen, weil das natürlich auch viel, da muss viel zusammenkommen, um sowas so erfolgreich und so gut zusammenzubringen. Und die kannten sich einfach gut und die waren einfach ein sehr, sehr gutes Team. Und die Musik, muss man sagen, ist einfach 80% des Weges zum Erfolg. Ja, absolut. Bei diesem Musical. Und die anderen 20% sind Alan Green. Ich weiß gar nicht, ob, ja, also es ist auf jeden Fall, ich würde gar nicht, es ist nicht nur die Musik. Also die Musik spielt natürlich eine große Rolle, ja, aber ja, ja. Der Film macht auch neben der Musik sehr viel richtig. Ja, ja, ja. Ja. Sonst würde es, glaube ich, für mich auch nicht reichen. David Geffen hat gesagt, daraus können wir einen Film machen. Steven Spielberg hat gesagt, oh ja, daraus könnten wir einen Film machen. Mhm. Und dann haben sie gesagt, daraus könnten wir einen Film machen, den Martin Scorsese macht. Und das ist der Moment, wo ich sage, hä? What? Moment. Ihr meint jetzt so Taxi Driver Martin Scorsese? Die letzte Versuchung Christi Martin Scorsese? Nee, also sorry, ich sehe es nicht. Der war aber auch wirklich eine ganze Weile im Gespräch. Und dann ist er irgendwann abgesprungen, Gott sei Dank. Aber er war echt eine Weile drin. Ich verstehe es nicht. Ich sehe es nicht. Wirklich nicht. Also Martin Scorsese ist ein großartiger Regisseur. Aber ganz anders. Martin Scorsese ist kein großartiger Regisseur für diese Art von Film. Nein. Es wäre auch eine ganz andere Art von Film geworden, natürlich. Und dann hat Geffen gesagt, Moment, habt ihr die Muppets gesehen? Ja, genau. Die haben ja gerade eben in Manhattan, Muppets in Manhattan, oder wie hieß der Film? Muppets in Manhattan war in den 80ern auf jeden Fall einer von den Muppets. Genau, den hatten sie gerade gedreht. Und Frank Oz war jetzt nicht der noch nicht der ganz, ganz, ganz Große. Die haben natürlich Muppets zusammen gemacht mit, wie hieß der andere? Ich habe den Namen gerade. Jim Henson. Jim Henson, genau. Haben die das zusammen gemacht und so. Und aber er hatte noch keinen Credit so richtig alleine. Ich glaube, Manhattan war so das Erste, was er so alleine gemacht hat. Und es kam noch nicht raus. Das heißt, sie wussten es noch nicht ganz genau, wie er drauf ist, aber sie haben ihn genommen und er hat viel, viel, viel, viel für diesen Film getan. Frank Oz war einfach mal the Master of Puppets, ne? Ja. Jim Henson hat gesagt, das ist der größte Puppenspieler der Welt. Niemand ist so gut wie er. Wahrscheinlich recht, zu Recht. Und Frank Oz hat von Anfang an, hat früh mit Jim Henson zusammengearbeitet, seit den 60ern, Muppets, Sesamstraße und so weiter und ist aber in das Filmbusiness sehr krass reingerutscht, dadurch, dass er dann angefangen hat in diesen neu aufblühenden Blockbuster-Kino, das wir immer mal wieder erwähnen, das Ende von New Hollywood, Blockbuster werden groß, dass er da viel gearbeitet hat. Frank Oz hat Yoda gemacht. Ja. Und zwar, genau, Star Wars. Also ich meine, viel größer konnte es damals nicht werden, Anfang der 80er. Hm. Und dann hat er zusammen mit Henson, hat er Der dunkle Kristall gemacht. Hm. Das war 82. Und das war eigentlich auch so ein bisschen die Initialzündung, dass er gesagt hat, okay, Regie funktioniert, ich kann das auch. Ich kann mich ein bisschen lösen von dem Jim. Ja, ja, ja, ja. Und dass er auch so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht hat. Und Geffen hat dann gesagt, lass uns doch Frank nehmen. Ja, eine wahnsinnig gute Entscheidung. Ja. Wenn ich mir Audrey 2 anschaue, diese Puppe, wenn wir jetzt schon bei Puppenspieler sind, ne? Ja. Die absolut beste Entscheidung, die man irgendwie treffen kann. Ich bete dafür, dass wenn irgendwann Der kleine Horrorladen nochmal verfilmt wird, was ich mir vorstellen kann. Zurzeit hat sich keiner herangetraut, aber es gab ja einen Plan mit Scarlett Johansson. Ja, zu dem musst du gleich was sagen, ich weiß es nämlich nicht. Es gibt nicht viel dazu zu sagen und deswegen mache ich es jetzt einfach Scarlett schnell. Johansson als was? Als Audrey. Als Audrey, nicht als Audrey 2. Nein, als Audrey. Es schwirrt einen anderen Namen rum. Es gab eine große Ankündigung und 2021 haben sie gesagt, wir verschieben das mal. Also verschieben im Sinne von, es ist abgesagt. Okay. Aber es gab diese Idee. Und weiß, also Scarlett Johansson ist großartig, aber als Audrey, ich weiß nicht. Vielleicht hätte sie es auch geil hingekriegt. Aber es ist einfach ein großer Stoff. Also was heißt ein großer Stoff? Aber es ist eine große Schuhe, in die man tritt, wenn man sowas macht. Vor allem so ein Kultfilm ist immer extrem. Und ich bete, dass wenn sie es irgendwann machen sollten, niemand CGI für diese Pflanze benutzt. Ja. Bitte nicht. Ja, mich gruselt es auch ein bisschen bei dem Gedanken. Die Puppe von Audrey 2, natürlich vor allem in der ausgewachsenen Form. Ja, ja, ja. Es ist so geil. Wahnsinn. Wenn die das Maul aufmacht und du siehst dann, was da für Liebe zum Detail drin steckt. Wahnsinn. Wahnsinn. Wie geil das aussieht. Lyle Conway, um den Namen jetzt auch noch zu nennen, der viel mit Oz und mit Henson zusammengearbeitet hat bei der Muppet Show, war für das Originalpuppendesign quasi verantwortlich. Mhm. Und dann haben sie natürlich das gemacht, was sie in den 80ern mit den Puppen gemacht haben, viele Animatronics. Mhm. Und die große Puppe, die größte Version davon, sie haben 6 Stück gehabt, 6 verschiedene Größen. Und die größte Version hat 50 bis 60 Leute gebraucht, die diese Animatronics bedienen. Und unfassbar. Absoluter Wahnsinn. Geil. Und dann haben sie trotzdem drauf geguckt, als das Ding fertig war und bewegt wurde, und haben gesagt, das sieht irgendwie nicht so natürlich aus. Irgendwas ist falsch. Irgendwas funktioniert nicht so richtig. Und dann sind sie auf eine geile Lösung gekommen. Die beste Lösung überhaupt. Hast du es beim Filmgucken gemerkt? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, ne? Und ich habe auch da gesessen, ich habe gedacht, das geht doch nicht. Wie machen die das? Und dann bin ich aber auf die Lösung gekommen, weil ich mir genau das angeschaut habe und gedacht habe, eigentlich geht's nur auf die Art und Weise. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich auf die Idee gekommen bin und dass ich damals wahrscheinlich die gleiche Idee gehabt hätte. Oh, ja, das schreibe ich mir jetzt auf die Fahne. Hätten sie in den 80ern den Johannes damals fast noch nicht so alt genommen. Der hätte das auch gemacht. Wie Frank Oz. Genau. Was haben sie gemacht? Der beste Puppenspieler kann nicht so schnell in dieser Präzision, in dieser Vielfalt die Lippen bewegen. Das geht nicht in dem Tempo. Und deswegen haben sie halbe Frameszahl. Also wenn man 24 Frames per Second hat, also man hat 24 Bilder die Sekunde, die eine Bewegung darstellen. Das klassische Kinoformat. Haben sie halbiert und im gleichen Zeitraum nur 12 Bilder aufgenommen, um sie dann aber wieder als 24 Bilder die Sekunde abzuspielen. Das heißt, effektiv halb so langsam aufgenommen und dann eben so abgespielt, dass es also doppelt so schnell ist. Wodurch die Bewegungen viel schneller wirken und natürlicher. Ja, richtig, richtig gut. Rick Moranis musste dafür aber in Zeitlupe spielen. Ja. Und er macht das auch wahnsinnig gut. Er macht es so, das ist nicht weil wir es nicht sehen. Es gibt gar nicht so viele Szenen, in denen wir diese Interaktion haben, in denen direkt Rick Moranis und Pflanzenmaul zusammenzusehen sind, aber es gibt sie. Ja. Und was macht Rick Moranis in diesen Momenten? Er bewegt alles langsam. Ja, und er macht das sehr gut. Ja. Es gibt nur einen Moment, wo er zu ihr rüberschaut, wo ich denke, oh, das ist aber schnell. Ansonsten total glaubwürdig und man kommt überhaupt auf gar keine Idee, dass das irgendwie anders gemacht wurde, als es zu sehen ist. Ja. Es ist total beeindruckend. Also es ist die Idee ist erstmal total geil. Mhm. Also Kudos Johannes, super Idee. Danke, danke. Und die Umsetzung ist einfach Peak Tricktechnik. Und wie gesagt, wir reden hier nicht von einem Low-Budget-Film, wenn wir von Little Shop of Horror reden. Ja, ja. Aber wir reden jetzt auch nicht von einem riesen krassen Mammutprojekt. 25 Millionen Dollar. Das ist ein ordentliches Budget für so eine Art von Film. Sie haben mit 9 Millionen angefangen. Ja, das ist auch typisch für die Zeit, ne? Wenn wir einen Film haben, wo irgendwie Leute drin hängen, die irgendwie aus dem Spielberg-Umfeld kommen und die irgendwie mit großen Produktionsfirmen zusammenhängen und bei denen um Geld betteln können, in dem Fall bei Warner Bros., dann wird das Budget mehr als einmal überzogen. Und es ist wirklich überzeugend. Es sieht wirklich geil aus. Und natürlich ist so eine geile Animation nichts ohne eine geile Stimme, die dazugehört. Ja, Levi Stubbs. Wahnsinn. Feed me. Wahnsinn. Das ganze Musical atmet ja diesen Soul und Funk. Ja, ja, ja. Und seine Stimme, die wirklich gewaltig rauskommt. Zum Hinknien. Und meiner Meinung nach auch für die besten Songs verantwortlich ist des Films. Mhm. Ohne jetzt die anderen schlecht zu reden, aber also wenn ich an die Songs denke, die bei mir am meisten hängen geblieben sind und am meisten Spaß gemacht haben, sind so ganz eindeutig die Levi Stubbs. Audrey 2 Songs, nämlich Feed Me, Supper Time und natürlich Mean Mother. Ich will immer Motherfucker sagen. Aber es ist einfach nur Mean Mother. Mean Green Mother vom Outer Space. Und das Ding hat nicht mal Augen, weißt du, man schafft es trotzdem, dem Ding. Weil heutzutage wird man überall Augen ranhauen, weil man sagt, die Augen sind die Seele und so, du musst da irgendwie. Und das Ding funktioniert völlig ohne Augen richtig, richtig, richtig gut. Ja. Und Levi Stubbs hat einen absoluten Anteil daran, weil er das so lebendig und so geil rüberbringt, die Stimme. Sowohl sprechend als auch singend. Und vor allem schafft er es, dass wir immer wieder Sympathie mit der Pflanze empfinden. Voll. Weil sie ist geil. Ja. Sie ist wirklich ein Mean Motherfucker, aber großartig, ne? Oh, so schön. Also wirklich ganz tolle Schauspielleistung. Er hat auch, wenn wir gerade bei Mean Green Mother from Outer Space dabei hatten, eine Oscar-Nominierung bekommen, ne? Ja. Für den Song. Und es ist der erste Song der Oscar-Geschichte, der Schimpfwörter im Text hatte. Und ich habe nochmal drauf geguckt, es ist nicht viel, aber es ist schon, sowas wird nicht für einen Oscar nominiert. Also zum einen ein Villain-Song, das auch, ist ein Villain-Song, und dann ein Song, in dem es kommt. Und zwar sagt die Pflanze irgendwann, ich trete dir in den Arsch oder so. Sagt sie nicht so. Ich suche gerade das Wort. Es ist auf jeden Fall ein gefluchter Song. Ja. I'm gonna trash your ass. Das hat eigentlich bei der Oscar-Verleihung nichts zu suchen. Also nicht in die Zeit. Nicht in der Zeit. Vor allem nicht, wenn es von einer fleischfressenden Pflanze gesungen wird, die sagt, dass sie die ganze Welt erobern will. Ja, ja. Ja, und da ist sozusagen, kommt wirklich dieses zur Geltung, dass Oz der perfekte Regisseur dafür ist, dass der auch wirklich dafür gesorgt hat, dass das Ding so geil lebendig ist, weil jeder andere Regisseur hätte sich mit viel weniger zufrieden gegeben. Bin ich mir absolut sicher. Ja. Also selbst große, tolle Regisseure hätten da nicht 60 Leute mit Mechatronics in dieses Teil reingebaut. Ganz wichtig, dass Frank Oz einfach auch diesen Jim Henson-Perfektionismus da mitgebracht hat. Ja. Das ist der Ansatz, was er, glaube ich, gesagt hatte, war Character first. Ja. Also es geht nicht darum, einfach nur irgendwas da zu haben, damit das gut aussieht oder sowas. Es ist nicht Visuals first, sondern Character first. Und der Character braucht das einfach. Absolut. Und das ist ja auch was im Rest des Setups komplett gegeben ist. Also dieses ganze Szenario, auch um nochmal den 1960er-Film dagegen zu halten. Im 1960er-Film haben wir einen ziemlich Standard Blumenladen, ziemlich Standard Kundschaft. Ja. Es ist auch irgendwie Skid Row, aber es ist nicht Skid Row, wie es in diesem Film ist. Nämlich in diesem Film haben wir wirklich dieses Gefühl von einem New Yorker Ghetto. Mm, total. Das irgendwie so am Rand der Gesellschaft ist. Ja. Und die Menschen leben an diesem Rand, aber sie machen das Beste draus. Und das geht dann halt von diesem kleinen Laden, in dem irgendwie alles so sehr familiär ist, bis hin zu unserem griechischen Chor. Ja, genau. Der von Anfang an präsent ist, der geilerweise dann auch sowohl in Kostümen in diesem komplett fantastischen Setup auftaucht, als auch in diesem sehr geerdeten Setup, als junge Mädchen, die halt auf der Straße rumhängen und sagen, ihr könnt uns gar nichts. Ja. Griechischer Chor nicht gemeint im Sinne von, die haben alte Griechen Klamotten an oder sowas, sondern das ist halt das Konzept eines griechischen Chores, das immer im Stück, wie so bei einem Musical auf der Bühne, im Hintergrund du die Figuren immer wieder stehen hast, die Szene beobachten, teilhaben und dann kommentieren. Und genau wissen, was passiert. Noch warnen, das ist auch ganz wichtig für einen griechischen Chor. Und unser griechischer Chor ist in diesem Fall vor allem ein Soul-Funk-Chor, nämlich Crystal, Ronette and Chiffon, benannt nach den großen, nach den großen Soul-Bands der 60er Jahre. Ja. Und ganz großartig, wie die durch den Film führen, mit ihren unterschiedlichen Kostümen, mit ihren unterschiedlichen Vibes. Und das ist aber auch wieder so diese Gesamtvibes des Setups, ne? Ja, total. Es fühlt sich total stimmig und heimisch an. Dann gehen wir doch mal kurz in den ersten Song rein. Skid Row, der erste Song. Downtown etabliert das Setting, in dem wir alle sind, ne? Und natürlich fungiert als I Want Song für die beiden Protagonisten. Ja. Und dann haben wir diesen schüchternen, hilflosen Rick Moranis. Ja. Der halt durch diese Stadt stolpert, wo überall Gangster sind, die ihm ans Leder wollen. Das ist so ein Charakter zum Liebhaben. Er spielt das so süß. Ja. Das ist natürlich eine typische Rick Moranis-Figur, ne? So, man hat so das Gefühl, okay, man hat die Figur schon ein paar Mal gesehen bei ihm. Vielleicht auch erst aus späteren Filmen, aber das ist jetzt schwer auseinanderzuhalten, wenn man ihn ein paar Mal gesehen hat. Aber das ist so eine typische Figur von ihm. Aber man will ihn die ganze Zeit knuddeln und sagen, es wird alles gut, mach dir nichts draus. Er war ja davor schon in Ghostbusters zu sehen, ne? Ja, Ghostbusters war 2 Jahre vorher, aber so seine großen Comedy-Rollen sollte er erst danach machen. Wir haben auch über einige gesprochen. Wir haben über Spaceballs gesprochen. Ja, genau, ein Jahr später sollte er als Lord Hampshire auftreten. Ja. Und Rick Moranis, der irgendwann seine Karriere beendet hat und gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr. Ja, naja, der hat aber auch, was war denn das eigentlich? Ich habe das nicht mehr nochmal recherchiert, aber der hatte eine kranke Frau, glaube ich, oder so. Und deswegen hat er sich dann auch zurückgezogen. Und der hier wirklich so diese niedliche Rolle des armen Kerls, des armen Schluckers, der eigentlich zu zart ist für die Umgebung, in der er lebt, aber er kann nicht anders. Er muss da halt leben, er hat halt kein Geld, ne? Er arbeitet in diesem Laden, er ist auch offensichtlich ähnlich wie im Original die ganze Zeit diese Angst, dass der Laden schließen könnte, weil wirklich nichts da ist. Der Laden ist komplett leer. Ja. Und er hat natürlich die Liebe seines Lebens, die da ist. Ja. Und das ist schon sweet. Und das ist auch sweet im zweiten Song, der auch von ihm ist, dieses Dadu, wenn er erzählt, wie er die Pflanze Audrey 2 gefunden hat und dann auch auf den Straßen schlenkernd unterwegs ist, sich fast einer A Cappella-Gruppe auf der Straße anschließt. Auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr schöner Song, oder? Ja, absolut. Es gibt ein großartiger erster Song, mit dem wir da reinkommen. Und auch mit dem griechischen Chor, die da einfach von Anfang an dabei sind. Die davor ja nochmal den Prolog singen dürfen, ne? Diesen Little Shop of Horrors Song, der einführt in das Große, was wir jetzt erleben werden. Ja. Das dann ganz klein ist mit diesen Staged. Es ist wirklich, wirklich staged. Lass uns darüber reden. Was macht das Ganze so wahnsinnig staged, weil du das Gefühl hast, du guckst eigentlich einem abgefilmten Theaterstück zu, oder? Ja, weil sie es nur in fucking Studios gedreht haben. Und das war auch eine bewusste Entscheidung, ne? Ja. Sie hätten es auch woanders drehen können. Sie hätten auch nach New York gehen können, um dort ein paar Straßenzüge abzusperren und zu drehen, wie jeder andere Film. Aber nein, sie haben gesagt, nee, die ganze Atmosphäre ist so ein Stückchen drüber, über dem Realismus nochmal drüber. Also das muss irgendeine Form von Künstlichkeit haben. Und auch hier wieder, was für eine richtige Entscheidung. Total. In den Pinewood Studios in England haben sie es gedreht und dieses leicht Surreale, ne? Man kennt das vor allem, also auch als Zuschauer von heute bei Filmen, die es nicht so wollen, die eigentlich wirken wollen wie am Set gedreht, ja. Kennt man, dass das alles so ein bisschen surreal traumhaft wirkt, wenn du Außenaufnahmen hast, aber du merkst irgendwie, da ist eine Decke. Ja, das ja. ist alles irgendwie so abgeschlossen. Ja, ja, genau. Und es fühlt sich einfach so an, obwohl ein Himmel simuliert wird. Und das erzeugt aber in dem Fall wirklich, naja, so eine Intimität. Man fühlt sich in diesem Szenario drin und auch gleichzeitig so eine Abgehobenheit, dass es halt, wir wissen, es ist ein Stageplay. Ne? Wir wissen, es ist ein Play und vom Chor bis zu diesem Setting, dem Tränenstudios, das vermittelt das alles. Ja. Es stößt uns aber nicht ab, sondern es bringt uns den Figuren und dem Setting eigentlich umso näher. Ja, total. Es ist auch so, durch den griechischen Chor, was wir gerade gesagt haben, dass die da ja im Hintergrund stehen und so, das hat auch total was Bühnenhaftes. Ja. Und es gibt auch so Szenen, wo dieser, zum Beispiel der Besitzer des Blumenladens, der tritt einmal so wie an die Bühnenkante, um seinen Monolog zu halten. Weißt du, so wo man denkt, okay, das ist jetzt einfach wie auf der Bühne Stage, wer geht wohin, wer muss sich wo positionieren. Und du hast oft Bilder, in denen tatsächlich einfach die Leute wie auf einer Bühne positioniert werden. Sie spielen so sehr damit. Also am besten finde ich immer noch diesen Moment, wenn Mr. Muschnick, heißt unser Verkäufer, ja. zu Seymour und Audrey sagt, ey, wegen so einer Pflanze kommt doch niemand einfach so in den Laden. Tür springt Bing. Auf und dann kommt dieser Mensch rein. Christopher Guest, ich habe den Namen extra notiert. Es ist eine ganz kleine Rolle, aber er ist so wichtig. Ja. Der kommt rein und sagt, Moment, ich habe diese Pflanze gesehen und dachte, ich müsste hier reinkommen. Wenn ich schon mal hier bin, dann könnte ich auch gleich Blumen kaufen. Und es ist wie $1,000 einkaufen oder sowas. Es ist wie ein gesprochener Werbeclip. Und es ist so, also in diesem Moment ist da so viel Bewusstsein für die Künstlichkeit und Absurdität der Situation. Christopher Guest ist ja tatsächlich ein sehr bekannter Comedian gewesen dort zu der Zeit. Und den haben sie ja natürlich deswegen eingeladen, ne? Weil sie auch in den kleinsten Rollen eben diese Cameos haben, ne? Von berühmten, tollen Leuten. Vor allem SNL-Umgebung und so. Ja. Saturday Night Live. Und der ist ans Set gekommen und hat den Satz erstmal völlig anders gemacht, ne? Er hat ihn als ernsthafter Schauspieler gemacht. Ja. Er wusste nicht, an welches Set er da gekommen ist. Ja. Und hat dann mitbekommen, oh, die spielen alle anders als ich. Vielleicht probiere ich es mal anders. Und hat dann das angeboten und sofort gesagt, jupp, das nehmen wir. Das ist so geil. Dieser Moment der kompletten, absoluten Künstlichkeit. Ja. Es ist toll. Und das zieht sich immer wieder durch den Filmen durch, dass es solche Situationen gibt, wo du das Gefühl hast, okay, wir entfernen uns noch ein Stückchen von der Realität und machen einfach diesen Werbejingle auf. Ja. Ich find's so toll. Absolut. Absolut. Und ich bin dankbar, dass es nicht wie im Original der Blumenfresser ist. Ach Gott, oh Gott. Das Gott. War im Original so albern. Aber das, ja, weiß nicht, das gehörte noch zu den besseren absurden Sachen, fand ich. Ich fand, dass er einfach, der kommt in den Laden rein, kauft Blumen, guckt sich das an, riecht dran und plötzlich beißt er einfach rein. Ja, und sagt, dass er gerne Blumen so und so isst. Das ist okay, aber sie spielen diesen Gag tot. Das stimmt. Dieser Blumenesser ist dann in jeder Szene dabei und fängt die ganze Zeit an, Blumen zu essen und über kulinarische Feinheiten von Blumen zu reden und irgendwann denkst du, ja, Leute, ich hab geschmunzelt, bitte hört auf. Papa, du hast den Witz lang genug erzählt, bitte. Sehr süß. Ja, dadurch, dass die in diesem riesigen Studio sind, übrigens das größte Studio der Welt, ne? 007, Stage 007. Und die war so groß, dass sie sich nicht richtig beheizen ließ. Das heißt, man hat oft genug ihren Atem gesehen. Vor allem bei einer Nummer, ne? Ja, ich weiß nicht mehr genau, welche Nummer. Hast du es aufgeschrieben? Suddenly Seymour. Ah. Da sitzen sie und der Regisseur sagt, ey, das ist die große Liebesballade, ne? Wo Audrey plötzlich sieht, dass Seymour ja doch der Mann für sie sein könnte. Ja. Und dann sitzen die da und dann kommen Nebelschwaden aus ihrem Mund. Dann sagt Austin, nee, das geht nicht, das können wir so nicht machen. Nee. Ich habe aber eine Lösung für euch. Und dann mussten sie Eiswürfel im Mund haben, damit der Atem abgekühlt wird, damit er im Vergleich zur Umgebung nicht wärmer ist. Wie haben sie gesungen? Oh. Die haben sie natürlich kurz vorher rausgenommen, aber es ist so, Meine Güte, was man so durchmachen muss als Schauspieler. Oh mein Gott, Plur, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Oh mein Gott, ich glaube... Oh nein, wir sind in einer Self-Promo. Oh nein, shit, ganz schnell, damit wir zurückfinden. Aber ihr da draußen, es gibt wahnsinnig viele Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Und wir brauchen Unterstützung, glaubt uns. Ja, wenn ihr uns ein bisschen Trinkgeld dalassen wollt, macht das doch bitte über buymeacoffee.com/mussmansehen. Den Link findet ihr auch in der Episodenbeschreibung. Da könnt ihr uns gerne ein paar Euro geben, gerne auch gleich monatlich einstellen, nicht wahr? Denn Kosten haben wir genug. Wenn ihr uns mit Geld zwingen wollt, einen bestimmten Film zu besprechen, ist das eure Chance. Das könnt ihr nämlich über dieses Formular auch machen. Oder ihr schickt uns einfach so einen Filmvorschlag ohne Geld. Und Feedback gerne an johannes@mussmansehen.de und florian@mussmansehen.de. Außerdem freuen wir uns natürlich über jedes Abonnement, egal ob bei Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, whatever. Was uns total helfen würde, ist, wenn ihr uns so 5 Sterne oder Herzchen oder sonst irgendwas, was auch immer euer Podcatcher anbietet, gebt und am besten auch noch gleich eine Review dazu schreiben. Ah, super. Fehlt noch irgendwas? Nee, ich glaube, wir haben alles, wa? Okay, dann ganz schnell zurück in die Episode. Yes! Aber ja, also wir haben dieses surreale Studio-Setting. Wir haben ganz eindeutig so, okay, ihr seht jetzt ein Stück, hier habt ihr euren Chor, hier habt ihr eure Bühne, hier habt ihr jemanden, der sich bewegt wie eine Werbefigur. Mm. Und hier rein packen wir jetzt ein bisschen Horror und ein bisschen auch und auch ein Bösewicht, nämlich genau, wir fangen mit dem Bösewicht an. Mit Oren Scrivello. He's a dentist, falls du es nicht mitgekriegt hast. Es ist so toll. Da, wo wir gerade bei der Soundstage waren, nur um das nochmal zu klären, die haben auch die Performance, wenn wir beim Dentist sind, von ihm genommen, mit ihm probiert und daraufhin das Set gebaut. Die haben nicht das Set vorher gehabt, sie haben mit ihm geprobt und dann hat er so und so viele Schritte zur Tür gebraucht, dann haben sie die Tür dahin gebaut. Die haben das mit dem Motorrad so gebaut, dass das mit dem Motorrad funktioniert. Er hat das echt alles... Die haben das für ihn gebaut. Wie krass ist das denn? Und wenn wir von ihm reden, müssen wir einmal uns kurz verbeugen und sagen, wir reden von Steve Martin. Steve Martin. Ich habe nicht gedacht, dass der so eine hammergeile Performance hinlegen könnte. Ich bin tatsächlich auch nie ein großer Steve Martin-Fan gewesen. Nein. Der ist witzig. Er ist eine Legende irgendwie auf irgendeine Art und Weise, aber ich habe nie so richtig den richtig großen Hype um ihn verstanden. Jetzt habe ich das gesehen und gedacht, ja, völlig zu Recht. Das ist der Hammer, was der macht. Was für ein Assi. Was für eine geile Mischung aus Rocker und Sadist. Ja, und das bringt der mit. Du hast das nicht im Drehbuch, du hast das nicht im Originalfilm. Du hast das so in der Form auch nicht auf der Bühne, sondern er bringt das in der Form einfach mit und hat seinen Spaß damit. Und wie schafft er es mit kompletter Übertreibung? Immer noch ein bisschen mehr, immer noch ein bisschen fieser, immer noch ein bisschen arschiger. Ja. Es ist unglaublich. Es ist der Wahnsinn. Und wer kann dann überhaupt noch mit ihm in einer Szene bestehen, außer... Rick Moranis? Nein! Bill Murray? Bill Murray, meine ich. Okay, natürlich. Also Rick Moranis kann... Bill Murray, ja. Bill Murray ist ja der Hammer, der setzt da einen echt noch drauf. Bill Murray als unser Masochist, der zum Zahnarzt geht, zu unserem sadistischen Zahnarzt. Und wie gesagt, wir haben hier diese Szene, die wir auch im Original haben und die ich im Original eher so meh finde. Ja, genau. Trotz Jack Nicholson. Und hier denke ich nur, Gott sei Dank habt ihr sie genommen. Und die beiden, und dann hast du, es ist natürlich auch eine Competition, ne? Ja. Du hast hier 2 Saturday Nightlife Stars, die sagen, ich bin der größte Comedian, ich bin der größte Adlib-Typ, ich bin der größte Improvisationskünstler. Die haben das improvisiert. Und dann kämpfen die gegeneinander und tanzen miteinander und spielen miteinander. Oh. Und es ist der Hammer. Und es könnte komplett rausgestrichen werden aus dem Film. Es macht nichts, macht nichts für die Handlung, aber es ist so geil. Im 60er-Jahre-Film hat die Szene mehr Relevanz, weil unser Protagonist was macht, nicht unser Antagonist. Genau. Aber dieses Spiel des Sadisten mit dem Masochisten und vor allem dann dieses, der Sadist merkt langsam, dass er einen Masochist vor sich hat und hat keinen Spaß mehr daran, sadistisch zu sein, während Bill Murray wirklich einer abgeht. Ja. Wahnsinn. Es ist unglaublich. Absoluter Wahnsinn. Die gehen echt voll all in mit 200%. Ja. Ist es toll. Es ist eine komplett irrelevante Szene für den Film. Ja, total. Es ist eine fantastische Szene. Bill Murray als Masochist, der beim Steve Martin, dem sadistischen Zahnarzt, ist. Ah, schön. Und ich finde, Steve Martin hat so ein wahnsinnig gutes Timing, weil der als er am Anfang das erste Mal mit seinem Motorrad und so weiter, wir noch nicht gesehen haben, dass er der Dentist ist. Ja. Und er das irgendwie vorbereitet, er da so langsam reinkommt und dann die Tür aufmacht und dann reißt er sich die Klamotten und singt los. Dentist. Und ich bin so überrascht und ich finde es so geil und er hat so ein gutes Timing dafür. Es ist toll. Du siehst ja vor allem am Anfang diesen Rocker, ne? Diesen coolen Typen mit Lederjacke, der seine Freundin prügelt, der auf dem Motorrad fährt, das auch vor diesem komplett unglaubwürdigen Hintergrund ist. Fantastisch. Und dann ist es aber der Zahnarzt. Ja. Und dann denke ich, ja, da hat jemand Angst vor dem Zahnarzt gehabt und dann ist voll ausgeschlachtet. Und ich kann es voll nachvollziehen. Natürlich. Und das sind die schlimmsten Szenen in diesem Film. Ja. Die Zahnarzt-Szenen. Ich leide mit. Ja, ich sitze da wirklich und denke, ich will das nicht sehen. Deswegen heißt das Ding der kleine Horrorladen. Ja. Eigentlich nicht wegen der Pflanze, sondern wegen des Zahnarztes. Wir haben hier übrigens auch, um das kurz am Rande zu erwähnen, einen Cameo-Auftritt von der Tochter von Jim Henson, die nämlich als Zahnarztpatientin auftaucht mit einem riesigen Gestell im Gesicht. Aha. That's the daughter of Jim Henson. Verstehe. Okay, also genau. Hollywood. Und alle haben Spaß daran, ihre Familie mit reinzubringen. Natürlich. Aber bei unserem tollen Bösewicht sollen wir trotzdem nochmal kurz auf unseren Protagonisten zurückkommen, der natürlich im Mittelpunkt steht, wenn er versucht, Audrey 2 groß zu machen. Und dann haben wir den Song, den du am Anfang wirklich wunderschön intoniert hast, in deiner speziellen, muss man sehen, Variante. Grow for me. Oh. Melancholisches Stück. Ja. Ein albernes melancholisches Stück, weil ja. Wir wissen ja, worauf es hinausläuft. Es ist so, das ist das Stück, was mir auch zusammenfasst, was dieser Film so für ein Verhältnis zum amerikanischen Traum hat. So dieses I've given you sunlight. Ja. I've given you rain. Ich habe dir alles Mögliche gegeben. Ich mache hier alles, was ich irgendwie kann, Leute. Mehr kann ich nicht, außer jetzt noch meinen Finger auszubringen. Jetzt kommt das Blut. Und dir und das fleischfressende Monster das blutsaugende Monster quasi zu füttern. Und das ist so diese Allegorie auf den amerikanischen Traum. Eigentlich geht's nicht. Eigentlich ist das völliger Quatsch, was ihr mir erzählt, was ich mit harter Arbeit machen kann. Eigentlich kann ich es nur machen, indem ich mich korrumpiere. Ja. Und gleichzeitig sagst du damit aber, dass die ganz, ganz doll schuld daran sind, weil die Pflanze wird ja erst zum Monster dadurch, dass sie von Seymour gefüttert wird. Ja, natürlich. Ne, würde Seymour sich nicht die Finger abhacken, quasi, um der Pflanze Blut zu geben, dann würde sie nicht zu diesem Monstrum heranwachsen, dass sie dann innerhalb kürzester Zeit ist. Ja, das ist halt das Konzept des Kapitalismus, sagen wir so. Feed me. Feed me. Es ist großartig, auch von diesem ersten Feed me. Ja, stimmt. Wenn sie wirklich so als kleine Pflanze, noch, es gibt verschiedene Größen von der Pflanze, ja. Wie sie dann schließlich zu diesem ausgewachsenen Soul-Sänger wird und aus dem Feed me ein Feed me wird. Kriegst du diese wahnsinnige Grow-Szene, kriegst du das, wie das Ding da sitzt in dieser kleinen Tin, in dieser kleinen Dose. Ja. Und dann gibt's diese Beulen in dieser Dose und dann fängt das Ding an zu wachsen. Und ich denke, fuck, wie haben sie das gemacht? Es gibt kein CGI in diesem Film, sondern es ist nur Puppetry. Wie zur Hölle ist diese Pflanze gewachsen? Ich sag's dir, Forced Perspective. Nein. Schon wieder, Forced Perspective. Hatten wir das letzte Woche. Über 80er Jahre Special Effects geredet. Die haben es tatsächlich geschafft, die Kamera so aufzustellen, dass man nicht sieht, dass die Pflanze gar nicht in dieser Dose drin ist, sondern die ist dahinter. Ja. Und dann haben sie diese Dose ist natürlich keine Metalldose, sondern irgendwie aus Gummi. Und dann haben sie diese mit so Mechatronics die Beulen reingemacht und hinter dieser Dose die Pflanze langsam rangeschoben, sodass sie größer wirkte nach und nach. Das sieht so geil gut aus. Da musst du so präzise sein, damit das vernünftig funktioniert. Unglaublich. Und ich denke mir, scheiße, ich habe keine Ausrede mehr. Ich muss einen Film machen, weil das ist die einfachste Methode überhaupt. Ich muss ihn nur ordentlich machen. Aber da hast du auch wirklich lange Erfahrung mit sowas. Ja, ne? Natürlich. Und das sind alles, die wissen, wie sie Puppen mit Kamera positionieren, wie sie Puppen vor Kamera bewegen, ohne dass irgendwas auffällt. Ja, Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Total krass. Echt. Und es sieht so gut aus. Ja. Und ja, dann natürlich die ausgewachsene Pflanze als Monster. Ja. Ist natürlich das Beeindruckende. Und dann 2 Tage lang brauchte, um diese zu bewegen. Wenn du sie von irgendwo nach irgendwo bewegen musstest, 2 fucking Tage. Und dann nochmal, ich war erstaunt, wie wenig die Pflanze tötet. Ich meine, es gibt 2 Opfer, die die Pflanze hat. Einer ist schon tot, nämlich der Zahnarzt, Oren. Der hat sich selbst über den Jordan geschickt und wird dann von Seymour zack in einer geilen Szene übrigens. Auch dieser Schatten, wenn Seymour auf ihn einhackt. Das ist super gut gemacht. Man weiß natürlich, dass sie es auch machen. Sie können nicht Seymour zeigen, wie er einen Menschen wirklich zerhackt. Nein, das wäre zu viel. Auch wenn sie nachher die Körperteile haben. Ja, ja, ja. Und dann der zweite, den sie umbringt, ist halt Mr. Muschnick. Ja. Es ist gar nicht so, es ist gar nicht so ein blutrünstiger Film. Also es sei denn, wir nehmen nachher das Ende. Genau, das Ende vielleicht noch, ja. Aber ansonsten ist da wenig Mord und Totschlag drin und auch Seymour wenig der Mörder und Totschläger, sondern naja, der ist halt, er füttert die Pflanze einmal mit einer Leiche und er guckt einmal zu, wie sie sich den zweiten schnappt. Und ich glaube, das ist für den Film eine gute Wahl. Also in dem Musical kann ich mir vorstellen, dass man das mehr macht. Da kann ich mir sogar vorstellen, dass man da eigentlich eine Art Rough Cut braucht von ganz vielen Mordopfern, die das dann reinwandern. Das habe ich eigentlich erwartet. Ich hätte schwören können, dass es diese Szene gibt, wo zwei, drei andere Leute draufgehen. Ja, man erwartet das so ein bisschen. Aber ich glaube, das Film kann sich das nicht leisten, genau aus dem gleichen Grund, warum er sich das Ende nicht leisten konnte, was dann eben umgeschnitten wurde. Nämlich, es liegt daran, was Oz dann auch später gesagt hat selber. Auf der Bühne hast du A, als Publikum sowieso einen Abstand zu den Figuren, weil du keine Nahaufnahmen hast von Tränen, von Emotionen und so weiter. Du hast diese Verbindung, die du baust anders auf. Ich würde gar nicht sagen, dass es weniger Verbindung ist, aber es ist eine andere Verbindung. Es ist eine andere Art von Kartrage, ne? Du weißt, mehr Außen, anderes Außen. Außerdem kommen die toten Schauspieler, also nicht die toten Schauspieler, die toten Figuren, die Schauspieler kommen am Ende des Abends und verbeugen sich. Ja. Du hast eine andere Verbindung dazu, du hast ein anderes Gefühl dafür. Das muss so nicht sein. Und ich glaube, hier, dadurch, dass du so eine enge Verbindung mit Rick Moranis hast, der darf nicht morden, der darf nicht so viel dafür verantwortlich sein, dass so viele Leute umkommen, sondern es muss alles Unfall sein und wenn da zu viel Blut fließt, dann kann man ihn nicht mehr mögen. Ja, der Film setzt ganz stark darauf, auch im Gegensatz zum 1960er-Film, dass du eine Sympathie mit der Hauptfigur empfindest, total, dass du der Hauptfigur wenig moralische Fragwürdigkeit anlasten kannst. Ja, genau. Und dann natürlich auch, und das hebt die Hauptfigur auch hoch, dadurch, dass die Liebesgeschichte mit Audrey 1 sehr ausführlich erzählt wird. Zum einen haben wir mehrere Songs, in denen das vorkommt, ihre Sehnsucht und dann auch ganz konkret ihres sich ineinander verlieben. Ja. Und wie findest du den denn? Suddenly Seymour. Es ist ein schöner Song, auch trotz der Eiswürfel. Ich liebe diesen Song. Es ist einer meiner absoluten Lieblingssongs, was so Musical, großes Musical, Pathos Musical betrifft. Weil der so drüber ist. Ja. Weil der so eine ironische Überhöhung hat und ich ihn ironisch lieben kann und gleichzeitig liebe ich ihn total unironisch. Das ist so ein Widerspruch, den ich in mir trage die ganze Zeit mit diesem Song, den ich total geil finde. Das ist ein Song, das hinkriegt. Ich muss ja sagen, der Song, der davor kommt, Somewhere That's Green, den mag ich mehr. Der ist auch toll, Ich bin grundsätzlich gar nicht so ein Fan von Musical-Balladen. Das haben wir immer, wenn wir über Musicals reden, mache ich die Balladen schlecht. Ja. Ich finde, Somewhere That's Green funktioniert so gut, weil es diese übersteigerte Sehnsucht ist. Ne? Mhm. Wir haben diese Frau, die von ihrem Freund verprügelt wird und wir haben diesen sehr hilflosen Arbeiter im Blumenladen und wir haben eigentlich das Gefühl, die können nicht zusammenkommen und da gibt es keine Zukunft. Die werden weiter so leben, wie sie leben. Ja. Und dann gibt es diese ultra übertriebene Fantasie von ihr, dieses spießige Haus mit Vorgarten, es ist grün drumherum und es wirkt alles wie im Traum und gleichzeitig wie aus einem kitschigen Traum, den sie in irgendeiner Zeitschrift bei irgendeinem Friseur aufgeschnappt hat. Genau, das ist eine Zeitschrift, das ist so krass. Und dann auch noch die Plastikbezüge auf dem Sofa, ich find's so hart. Und dann die Kinder, die sie sich vorstellen, ne? Sie haben einen Jungen, der wie Rick Moranis aussieht und eine Tochter, die aussieht wie Ellen. Das ist toll. Und dadurch komme ich mit dieser Ballade so gut klar, weil es halt so, ich merke, dass diese Kitsch kommt nicht von dem Setup des Films, sondern dieser Kitsch kommt aus ihr heraus. Das ist ihre Wahrnehmung des Glücks und seine Wahrnehmung des Glücks. Und dadurch funktioniert das ziemlich gut. Und bei Suddenly Seymour ist es auch noch da. Mhm. Aber ich finde bei Somewhere That's Green finde ich es ein bisschen stärker, weil es noch ein bisschen überhöhter ist. Und ich glaube, auch hier geht der Film volle Kanne in diesen amerikanischen Traum rein. Ja. Ne? Dieses, wir alle, dieses Plastiksofa haben, wissen, dass das nicht so geil ist. Genau. Das ist eigentlich nicht so. Und es ist das, worüber man sich eigentlich sonst lustig macht und was Filme als Dystopie erzählen, nicht als Utopie. Ja, richtig. Und hier ist es halt umgedreht und deswegen verstehen wir total und sofort, was gemeint ist. Ja. Es ist so großartig. Ich habe vorhin ja schon Tim Burton gesagt, wir haben der mörderische Friseur, Barbier. verdammt, jetzt fällt mir der nicht ein. Fleet Street, der Barbier der Fleet Street heißt der, aber nicht. Es ist ein Name. Es ist ein Name. Scheiße. Wollen wir noch kurz überlegen? Ja. Wollt ihr zuhören, wie wir live überlegen, oder wollt ihr jetzt hören, wie ich tippe? Ganz schnell, und um auf den Film zu kommen. Ich habe schon Tim Burton und jetzt muss ich kurz seine Filmografie einmal angucken. Und dann habe ich Sweeney Todd. Sweeney Todd. Bei Sweeney Todd haben wir auch so eine Szene, und zwar, wenn die halt immer in seinen Filmen mitspielen, Helena Bonham Carter führt Johnny Depp einen Song singt und sagt, sie werden glücklich zusammen. Und dann sind sie auch in dieser kitschigen, grünen Wiese unterwegs und haben Picknick zusammen. Mm. Und Johnny Depp wirkt die ganze Zeit total genervt davon und guckt so irritiert, weil er das Gefühl hat, dass er da nicht reinpasst in dieses Szenario. Er ist vor allem einfach apathisch vor sich hin starrend. Ja. Das ist es. Es ist ähnlich. Und das mag ich. Also dieses bewusste Spiel mit Kitsch in so einem Musical. Ja. Weil Musicals haben per se einen Hang zum Kitsch und eine sehr dichte Nähe zum Kitsch. Ja. Und dann diese ironische Brechung durch radikale Übertreibung, was wirklich schwierig ist und was zum Beispiel Tim Burton nicht so gut gelingt, aber hier gelingt es, ihnen das trotzdem zu wünschen. Ne? Ja, voll. Ich will, dass sie glücklich wird in dem Moment. Ja. Es gibt ein emotionales Attachment, das ich habe, obwohl ich ihren Traum nicht nachvollziehen kann, ihren Traum nicht teile. Ja. Sehe ich, was das ist, kann verstehen, woher die Sehnsucht kommt, weil sie lebt in einer fucking abusive Relationship und sie hat echt ein schweres Leben da in Skid Row. Ja. Und sage, ja, es hat trotz dieser ganzen ironischen Brechung hat es einen wahren emotionalen Kern. Total, absolut. Ja, das ist besonders tragisch, glaube ich, auch durch diese Überhöhung, durch diese Plastikweltüberhöhung wird es besonders tragisch, weil das ist das, was sie sich als Wunsch vorstellen kann. Das ist das Beste, was sie sich vorstellen kann. Genau. Meine Güte. Das ist, so weit reicht deine Fantasie, und es liegt nicht daran, dass du dumm bist oder dass du fantasielos bist, sondern es liegt einfach daran, dass du so eng eingeschlossen bist, da wo du jetzt lebst. Genau. So ein hässliches Sofa im Vorort, das ist schon das absolute Glück. Sie haben sich übrigens mehr oder weniger einen Nummer-1-Hit verbaut, indem sie nicht Suddenly Someone, sondern Suddenly Seymour machen. Damn it. Sie haben überlegt, das zu ändern, Suddenly Someone, weil man das viel mehr auf alles beziehen kann, und dann ist das im Radio für jeden irgendwie zugänglicher, und Suddenly Seymour hat es zu sehr personalisiert, sodass man da nicht mehr so reinkommt, und dann ist das zu sehr auf den Film gemünzt. Ja. Aber ich bin auch froh, dass sie es nicht gemacht haben, weil Suddenly Seymour passt viel besser natürlich. Ja, es ist einfach ein Song für diesen Film. Es ist auch kein Song, den ich mir anhören würde, wenn ich das nicht in diesem Film-Setup hätte. Da wäre ich, glaube ich, eher genervt davon. Ich weiß nicht, ob wir jetzt zu deep-cuttig werden, aber hast du ein Gefühl dafür, was sie mit ihrer Stimme macht? Weil sie hat ja dieses lispelnde und dann, wenn sie singt und wenn sie leidenschaftlich wird, dann bekommt sie plötzlich eine Qualität an Stimme, die der absolute Hammer ist. Ja. Also ich finde, dass sie musikalisch also die beste in diesem Film auf jeden Fall, aber vielen anderen überlegen ist, die ich sonst in Musicals auch liebe. Sie ist richtig, richtig, richtig gut gesanglich. Ja. Und das holt sie nicht nur für die Figur raus, sondern auch einfach musikalisch, ne, weil sie es drauf hat und weil das da auch in der Leidenschaft und in dem, was sie da will und diesem Drängen sehr viel Raum gibt. Ich finde das toll, was sie mit ihrer Stimme macht. Es ist total krass, und daraus, das sind natürlich auch 10 Jahre Bühnenerfahrung, die daraus sprechen. Und sie hat diesen Song, wie du hast vorhin eine Zahl genannt, tausende Male gespielt. Ja, 2200 irgendwas. Ja, es ist schon krass. Es ist sehr beeindruckend. Ja. Und doch sind die folgenden Pflanzensongs von Seymour 2 sind meine Lieblingsstücke. Audrey 2. Von Audrey 2 sind meine Lieblingsstücke im Film. Egal ob Supper Time oder die Mean Green Mother from Outer Space oder auch Feed Me. Ja. Es ist einfach, die Pflanze ist dann einfach geil, und die Pflanze ist dann einfach der Star, auch wenn sie sich nicht bewegt, auch wenn sie sich nicht vom Platz bewegt, und auch wenn sie nur zwei Leute killt, einen killt und einen so frisst, ist die Pflanze einfach der Star. Und man fragt sich die ganze Zeit, kommt nämlich jetzt auch so dazu, warum? Warum macht sie das, die Pflanze das? Wie schafft es eine Pflanze, die ja so, wenn sie so klein ist, schon die Aufmerksamkeit, wie ist das möglich, dass so viele Menschen plötzlich in diesen Laden wollen und dass tatsächlich dieses ganze Szenario von Stardom wahr wird, wegen so einer hässlichen kleinen und dann größeren Pflanze. Boah, es gibt so viele Leute, die begeistert sind von Pflanzen. Du bist einfach in der falschen Bubble unterwegs. Das könnte gut möglich sein. Ich sehe diese Pflanze und denke so, okay. Ich meine, ich sehe die Pflanze, wenn sie sich bewegt, wenn sie frisst und so weiter. Aber das wissen wir nicht. Das ist Seymours Geheimnis. Das stimmt. Und denke, geil. Aber wenn sie einfach da kopfhängend im Laden steht, denke ich, ist halt einmal eine langweilige kleine Pflanze und einmal eine langweilige große Pflanze. Einzige Exemplar seiner Sorte. Das ist der Hammer. absoluter Wahnsinn. Ja. Aber Gott sei Dank darf sie singen. Und dann hat sie mich auf ihrer Seite. Ja, ja, ja. Übrigens, Ashman selbst lehnte die Bezeichnung Camp für sein Werk sehr ab. Ja. Er sagte, Camp hat eine fiese Seite. Während der kleine Horrorladen ein Märchen ist, das das Publikum bittet, seine Charaktere zu lieben. Ja. Er verlangte von seinen Schauspielern Authentizität und warnte sie davor, in Karikaturen zu verfallen. Ich finde es einen guten Punkt, der auch in diesem Film total rauskommt. Ne? Ja. Das Wichtige ist, dass die Schauspieler, auch wenn sie eine bestimmte Art und Weise zu spielen haben, die überhöht ist, sie nehmen ihre Rollen ernst und ihre Beziehungen ernst. Ja. Und das ist total wichtig für unsere Beziehung zu ihnen. Weil sonst würden wir da nicht reinkommen. Ne? Sonst würden wir ihnen auch nicht für sie rooten so sehr. Sonst würden wir auch sagen, naja, ob die jetzt zusammenkommen oder nicht, ist mir egal. Aber dadurch, dass sie das so ernst nehmen und wir das auch für sie wollen. Es ist so witzig, weil es ist halt trotzdem drüber. Ne? Und es hat auf jeden Fall diesen Camp-Kitsch-Aspekt. Ja. Aber es bleibt dabei, dass ich sage, es sind Emotionen, die ich nicht teilen kann. Und Emotionen, die auch irgendwie merkwürdig sind teilweise. Ja. Aber die ich so weit verstehen kann, dass ich absolut dafür bin, dass sie es schaffen und dass sie drüber hinwegkommen. Genau. Und das ist dann ja auch offensichtlich das, was das Testpublikum empfunden hat, als sie diesen Film vorgeführt haben. Und weil wir kommen relativ früh schon zu diesem Scheideweg von den zwei Enden, ne? Relativ früh. Na, 7 Minuten, 12 Minuten vor dem Ende. Ja, aber es fühlt sich früher an. Nachdem Muschnick gefressen wurde, nachdem Audrey entführt wurde. Ja, ja. Und dann ist das Publikum, die Personen in dem Film sind dem Publikum ans Herz gewachsen. Ja. Und dann kriegt das Publikum bei der Testaufführung, kriegt es ein Ende vorgesetzt, wo Audrey... Ja, Audrey, die ganze Zeit schon geschunden wurde, den ganzen Film über. Und dann ist diese Audrey wirklich hart von der Pflanze gebissen worden, liegt in Seymours Arm, kriegt nochmal so ein Reprise von Something West Green, weil sie nämlich sagt, wunderbar, sie können für immer zusammen sein, wenn er sie jetzt, weil sie sowieso stirbt, an die Pflanze verfüttert. Dann wird sie im Grünen sein. Und dann macht er das. Und jetzt sind wir nämlich beim Unterschied. Dann haben wir einmal das Kinoende, wo Seymour sie rettet, wo das nicht passiert und wo sie dann einfach, wo wir dann noch einmal diesen Moment haben. Übrigens das, was ich wirklich am Originalende schätze, dass einfach das Jim Belushi da ist. Ja, stimmt. Dass der noch seinen Gastauftritt kriegt. Ja. Mr. Blues Brother, der Dan Aykroyd hat auch einen Auftritt. Ja. Einen Gastauftritt als Radiomoderator. Und dann gibt's eigentlich ganz ein klassisches Fantasy-Science-Fiction-Ende, nämlich der Kampf gegen die Pflanze, der Sieg über die Pflanze und es gibt das Happy End im Grün. Nicht so in dieser Version des Endes, das dem Testpublikum aufgesetzt wird. Audrey wird verfüttert. Mhm. Wir kriegen diesen großartigen Song in beiden Versionen, wo noch einmal die Pflanze sagt, wer sie eigentlich ist, nämlich eine böse Mutter aus dem Weltall. Ja. Und sie will fressen. Ja. Und das ist eine absolute Katastrophe bei den Testaufführungen. Seymour wird gefressen. Seymour wird noch gefressen und die Pflanzen übernehmen, wie gesagt, die Weltherrschaft. Und die Leute, die den ganzen Film über total begeistert waren und dabei waren und gelacht haben und applaudiert haben und so weiter in den Testvorführungen, geben plötzlich ein Rating von 13% Empfehlungsrate. Yeah. 13%. Du brauchst mindestens 50%, um vom Studio gesagt zu bekommen, okay, das ist ein okayer Film, den könnt ihr veröffentlichen. Dann können wir sagen, diese Idioten in San Jose, die haben uns den Film vermasselt. Aber nein, die haben das in L.A. auch probiert. Ganz genau, die haben nochmal eine Testvorführung gemacht. Und dann in L.A. haben die auch gesagt, das Stinks. Die Zeit war noch nicht so weit. Diese Idioten. Und dann Frank Oz, komplett ohne Stolz, hat gesagt, ja okay, ich hab's verstanden. Genau. Wir haben hier $5 Millionen ausgegeben. Ich hab's verstanden. Ja. Ich weiß es nicht. Kudos, dass er so aufs Publikum reagiert. Ja, natürlich. Oder Schande. Nein, Schande. Es hat was mit dem Studio auch zu tun. Weil du machst da einen Film mit Sweat und Blut. Du musst den irgendwie so weit kriegen, dass das Studio den auch wirklich veröffentlicht. Eine Empfehlungsrate von 13%, wo 13% der Zuschauer sagen, ja, würde ich meinem Freund empfehlen. Damit kannst du nicht rausgehen als Studio. Ja, so hat Ost ja auch gesagt, ne? Ja. Wir haben irgendwie, natürlich waren wir ein bisschen unglücklich damit. Wir wollten eigentlich ein anderes Ende, aber wir haben es verstanden. Wir wollten diesen Film releasen und der Film war ein guter Film und da hat man total recht. Ja, ich finde, das Ende ist leider ein kleines bisschen zu kurz. Er hat sich zu wenig dafür Zeit genommen. Weil, also ich meine, natürlich haben sie toll viel Aufwand betrieben, das, und das ist wahnsinnig interessant. Schaut euch die beiden Enden back-to-back an, weil das eine mit dem anderen verschnitten ist und man sieht, was haben sie aus dem Original gerettet, ja, und was haben sie neu gedreht und wie haben sie es zusammengebracht. Und es gibt Leute da draußen, die sagen, na, sieht man voll der Kanne, das ist doch ein Nachdreh. Nein. Ich finde überhaupt nicht, dass man das sieht. Es ist so gut gemacht. Es ist toll zusammen verheiratet und es sieht gut aus. Ich finde aber, dass sie ein bisschen gewascht haben. Also es ist ein bisschen zu schnell, das Ende. Ja, das ist es. Das stimmt. Das ist so ein großes Kampf gegen das Monsterfinale, das sehr schnell, ja, ein Kampf, der sehr schnell vorbei ist. Ja, genau. Ich stehe einfach so auf das Originalende. Das Ende in der Testversion, ja, das, zu dem das Publikum gesagt hat, das finden wir doof, das wollen wir so nicht. Ich finde, es passt alles. Ich finde auch diese tragische Romantik der Audrey, die sich verfüttern lässt. Ja. Es ist so ein toller Moment und es ist so eine tolle, es passt auch so zu der Figur, ne? Ja. Es zeigt nämlich diese, es zeigt, wie diese Vision, die sie hat von einem glücklichen Leben, wie die sowieso so übersteigert ist, dass so ein bisschen was davon zu kriegen in der Art, dass das passt einfach zusammen. Aber es bedrückt mich schon um die Figuren. Ich wäre eine dieser Leute gewesen im Testvorführungen, die gesagt hätten, netter Film, aber können die nicht bitte ein Happy End bekommen? Glaube ich nicht. Ich glaube, ich weiß, referiere doch wirklich dafür, das tragische Ende. Genug. Ich fühle mich total wohl mit dem tragischen Ende. Ich finde das auch nicht schlimm. Ich finde auch Audrey, es ist ein Moment des Glücks und es ist ein Moment des Zusammenseins von Audrey und Seymour. Das ist das Entscheidende und das Wichtige für das Ende. Ich verstehe es total. Ich will auch der coole Filmemacher sein, der sagt, nein, das Original ist viel geiler. Aber ich muss ehrlich zu mir selbst sein, ich bin der Hollywood-Typ. Ich muss es einfach zugeben. Deswegen machen wir dieses Ende. Podcast. Ja, genau. Aber auch deswegen said, ich finde das das Theatrical End finde ich okay. Ich sage nicht, das wird ein schlechter Film dadurch. Ich sage auch nicht, das ist eine Nullnummer. Ich sage auch nicht, das ist ein fauler Kompromiss. Das ist absolut okay, weil die Art, wie sie dieses Happy End inszenieren mit diesem absurden Traum im Grün, das hat dieses Traumhafte. Ja. Das passt zu dem Szenario. Es ist nicht das Happy End in einem Hollywood-Film, wo dann wirklich alle glücklich sind und alles ist auf dem Boden der Realität glücklich, sondern es bleibt dieses vage Gefühl, ist es vielleicht doch nur ein Traum? Ja, und man sieht die kleine Pflanze dann nochmal. Und man sieht, das ist aber eher so. Aber das hilft dem Ganzen, die Möglichkeit des anderen Endes zu geben. Es gibt so einen kleinen, das kleine Überleben des anderen Endes. Ja, ein damit. Ganz kleines bisschen. Aber wir haben diese geile Apokalypse, die ja auch Spaß macht. Ne? Es ist ja auch, das originale Ende ist ja auch so, das verstehe ich auch nicht, warum das Publikum das doof fand. Wir sind voll auf der Seite von Audrey 2 in dem Moment, weil das einfach Spaß macht. Diese Pflanzen sind ja nicht einfach zerstörerisch Monster. Ja, ja. Diese Pflanzen haben verdammt viel Spaß dabei, die Welt untergehen zu lassen. Ja. Ich will die Party mitfeiern. Ich glaube, was ich auch noch besser finde an dem anderen Ende, an diesem weltzerstörerischen Ende, dass es konsequenter ist. Weil dieser Faustsche Pakt, um mal hochtrabend zu werden. Oh, normalerweise bin ich dafür verantwortlich. Ja. Aber also, Achtung, Klugscheißer-Jingle bitte. Scheiße. Klugscheißen mit Johannes. Also dieser Pakt, den Rick Moranis, also Seymour, eingeht. Ich will den Ruhm, ich will die Liebe, ich will die Macht und ich will aus diesem Scheiß hier rauskommen. Der Faustsche Pakt, den er macht, der muss ja zu Ende gedacht werden und der geht einfach nicht gut aus. Wenn man sich den Faust anschaut, wie ihn Goethe geschrieben hat und festgeschrieben hat, der darf nicht anders enden. Ja, wie auch immer. Aber das endet, wie soll das gut ausgehen? Der Kapitalismus, der zum Monstrum wird. Genau. Also durch die Arbeiterschaft, die sich zu sehr mit dem Traum nach vom Tellerwäscher zum Millionär verbündet. Weil dann auch bedeutet, dass Seymour davonkommt mit diesem Scheiß, mit diesem Ding, mit diesem Traum und mit diesem ich gehe den Pakt mit dem Teufel ein. Und dieses Davonkommen finde ich eigentlich nicht gut. Es ist bloß emotional das bessere Ende für mich, weil ich bei den beiden sein will und will, dass die gewinnen. Aber naja. Ich glaube, diese Interpretation ist mir in dem Moment scheißegal. Ich finde tatsächlich emotional bin ich näher am zweiten Ende. Zum einen, weil ich diese Tragik total bewegend finde. Das hat was Kathartisches. Ja. Aber zum zweiten, weil ich vor allem Spaß habe mit diesen Pflanzen. Ja, ich meine, das ist auch wahnsinnig gut gemacht. Die feiern eine riesige Party. Es ist der Wahnsinn. Der Typ, der das gemacht hat, als sie diese Extended Version, den Director's Cut rausgebracht haben, was ja viel, viel später passiert ist, war der Typ, der das gemacht hat, dessen Name mir leider nicht... Brian Farron. Ah, sehr schön, danke. Der hat der war schon recht alt dann. Ja. Und dieses Teil wurde nie irgendwo veröffentlicht. Er hat $5 Millionen in den Sand gesetzt, weil er, und es ist ein riesiges Meisterwerk eigentlich, dieses Teil. Das ist ein krasser Zusammenschnitt. Es ist das Ende des Musicals auch, um das dazu zu sagen. Ja, das war, wie das Musical geendet hat. Ja. Und das dann nicht zeigen zu können, hat Oz natürlich auch das Herz gebrochen. Und er war total glücklich, als er dann gehört hat, dass das Studio eben diese Originalversion einmal rausbringen möchte. Und es hat ihn so befriedigt, dann diesem Künstler nochmal sagen zu können, guck, wir haben es noch, es dürfen die Leute jetzt endlich auch sehen, was für einen krassen Scheiß du da gemacht hast. Und der war schon recht alt und so, und deswegen ist es nochmal ein schöneres Ding. Es ist total beeindruckend. Und sie mussten wirklich einiges an Restaurierungsarbeit machen. Ja, sie schwirrten da so ganz miese Versionen davon. Es war offensichtlich schwarz-weiß oder so. Ich weiß, das weiß ich nicht ganz zusammen. Ich weiß nicht genau. Aber sie mussten einiges einsetzen und es ist gut, dass sie das Ende gerettet haben. Ich weiß, dass dieses Ende ganz lange so als Urban Legend herumgegeistert ist. Und ich weiß, wie gesagt, ich habe Fetzen davon gesehen und dachte nur, das ist geil, ich will das komplett sehen. Ja. Und ich finde die 7 Minuten auch nicht so lange. Ich finde es gut. Und das liegt halt einfach daran, dass das dieser Moment ist beim Musical. Mhm. Wenn alle noch mal, und es ist anders als beim klassischen Musical, wenn alle nochmal auf die Bühne kommen, nochmal einen großen Song singen, alle nochmal Spaß haben, alle feiern und sich anschließend vom Publikum verbeugen. Ja. Und das sind die Wichtigen dann doch. Das sind die Pflanzen. Das sind die, die Party machen, die Spaß haben. Ja, und Verbeugung vom Publikum ist dann, wenn wir ganz am Schluss diese Leinwand sehen und die Pflanze, die wirklich rauskommt aus der Leinwand, die Leinwand zerreißt, um uns zu fressen. Sehr schön. Das ist einfach eine riesige Party. Ja, genau. Und ich sehe diese Notwendigkeit, dieser Wunsch nach einem Happy End, und wie gesagt, das ist ja auch irgendwie ganz nett und ganz schön, aber ich will die Party. Der ganze Film ist eine Party. Der Film ist eine böse, gehässige Party. Warum soll das am Ende was anderes werden? Trotz der Romantik. Die ist trotzdem da. Die bleibt auch da. Kannst du das mit Rocky Horror Picture Show vergleichen irgendwie? Kannst du sagen, welcher der bessere Film ist oder so? Ich mag Rocky Horror Picture Show deutlich lieber. Also wenn ich sagen würde, wenn meine Top 2 von Musicals, 80er-Jahre-Musicals, die inspiriert sind von campy 60er-Jahre-Filmen, auf jeden Fall Rocky Horror Picture Show ganz klar auf Platz 1. Okay. Das spricht aber nicht gegen diesen Film. Mhm. Es ist einfach, Rocky Horror Picture Show spricht mich mehr an, weil es vielleicht ein bisschen wilder ist, vielleicht auch ein bisschen, weil es ein bisschen sexueller ist, weil ich das irgendwie cool finde bei Filmen. Ja. Es sind beides großartige Filme, aber Rocky Horror Picture Show ist doch eindeutig mein Favorit. Okay. Was würdest du denn sagen? Ich weiß nicht, ich bin ins Wanken gekommen, als ich den gesehen habe jetzt nochmal, weil ich ihn wirklich, wirklich toll finde, weil ich so viel darin sehe, was ich liebe. Diese Campiness und auch diese, was du als Werbejingle bezeichnet hast, so dieses viel zu gut ineinander greifende, guck mal, das wird doch keiner sehen wollen, klingelinge, ich will es sehen. Dieses krasse Ding. Ich liebe es einfach, wie sie es zusammengebastelt haben. Ich glaube, das Pacing, vor allem in der zweiten Hälfte, ist bei Little Shop of Horrors ein bisschen besser. Der behält nämlich so ein Pacing. Ja, absolut. Rocky Horror Picture Show hat ein bisschen Hänger in der zweiten Hälfte. Stimmt. Oder im letzten Drittel, sagen wir mal so. Ja. Übergang zum letzten Drittel, glaube ich. Während Little Shop of Horrors eine Dynamik behält bis zum Schluss. Ja. Ich finde die Songs bei Rocky Horror Picture Show eindeutig besser. Das kann ich nicht so sagen. Also es sind anders und vielleicht, ich weiß nicht. Die haben dieses, ich bin eher der Rock als der Soul-Typ. Verstehe. Das ist wirklich ganz billiger musikalischer Geschmack. Also einfach, ich bin einfach damit groß geworden. Rocky Horror Picture Show ist Party. Der Film hier hat zu viel balladige Sachen. Ja, das ist auf jeden Fall auch. Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich finde die Top-Songs dieses Films, die können meiner Meinung nach ohne Probleme mit den Top-Songs von Rocky Horror Picture Show mithalten. Ja. Aber genau, es ist ein bisschen zu viel Ballade. Die Party ist hier halt vor allem am Schluss. Rocky Horror Picture Show ist vielleicht letzten Endes auch einfach ein bisschen wilder. Vielleicht, ja. Das stimmt. Aber es, wie gesagt, also das ist, ich würde sagen, ich habe einen eindeutigen Favoriten, aber das spricht nicht gegen Little Shop of Horrors, weil allein, dass er sich mit Rocky Horror Picture Show vergleichen kann, ist schon. Ja, absolut. Ah, ich find's so toll. Ach, ich liebe diesen Film. Wollen wir einfach mal in unsere Top 3 hineingehen und dann. Unsere Top 3. Top 3, mobile Charaktere. Immobile Charaktere. Ja. Charaktere, die sich nicht groß von der Stelle bewegen können. Ich habe jetzt voll den Downer, weil wir haben so viel über die Party und den Spaß gesprochen. Ich habe einfach nur 3 fucking deprimierende Filme. Oh nein, es ist auch schwierig und ich habe auch deprimierende Filme dabei. Du steigst ein. Ich muss einsteigen. Du musst einsteigen. Platz 3, Johnny Got His Gun. Wir haben im Podcast drüber gesprochen. Autsch. Ein Soldat wird im Krieg so sehr verletzt, dass er Arme und Beine verliert und sein halbes Gesicht weggesprengt wird. Er kann nicht mehr reden, er kann nicht mehr hören, er kann nicht mehr sehen. Er kann sich nicht mehr bewegen und er liegt im Bett und versucht irgendwie mit der Außenwelt zu kommunizieren, während er in seinen Träumen so ein bisschen Flucht vor seinen Schmerzen hat. Sehr starker Film von Dalton Trumbo. Du warst nicht so 100% angetan davon. Vor allem, weil er zu sehr weh tut. Also er tut echt extrem weh, weil man da so stark drin verschwindet in dieser Tragik dieser Figur. Das ist einer der besten Pazifismusfilme, die ja, es gibt. Ja. Ich habe einen Gegenentwurf dafür. Ja. Und zmwar auch ein Locked-In-Ding. Schmetterling und Taucherglocke. Mein Platz 2 auch. Wirklich? Ja. Wie geil. Ich wusste gar nicht, ich habe ihn irgendwann bei einer Classic Sneak gesehen, also einem Überraschungsabend, wo man... Ist der schon Classic? Den haben sie als Classic... Aber ist von 2007. Naja. Wir waren mehr als volljährig, als der rauskam. Und ich fand auch, dass es ein bisschen gewagt ist bei einer Classic Sneak. Überhaupt bin ich nicht unbedingt immer einverstanden mit dieser Auswahl, aber ich gehe da wahnsinnig gerne hin, um mich einfach überraschen zu lassen. Und dann habe ich diesen Film gesehen, war am Anfang total wie Johnny Got Your Gun, Got His Gun, wo ich dachte, ach Gott, will ich das? Fuck, scheiße, jetzt bin ich da voll drin in diesem Locked-In-Ding. Und dann entwickelt er sich aber viel dynamischer als Johnny Got His Gun. Und deswegen bin ich dann nicht ganz so schlimm wieder rausgegangen, sondern viel, viel beschwingter und mit mehr Optimismus. Es ist auch ein realistischer Film, weil er basiert tatsächlich auf der echten Geschichte von jemandem, der die aufgeschrieben hat, indem er kommuniziert hat mit Blinzeln. Und diese Geschichte, wie er zu diesen Blinzeln kommt und wie er das Buch schreibt und so und dann, ich glaube, 4 Wochen später stirbt oder so, nachdem er das Buch veröffentlicht hat. Krass. Jean-Dominique Bobby. Ja, der war großer Name in der französischen Medienlandschaft. Ja, ehemaliger Chefredakteur der französischen Zeitschrift Elle. Ja, nach einem Schlaganfall im Locked-In-Syndrom. Toller Film. Du musst gleich weitermachen mit deinem Platz 2. Platz 2 ist bei mir Liebe, Haneke. Ja. Auch wieder ein Schlaganfall. Die Frau kann sich nicht mehr groß bewegen. Sie kann sich irgendwann nicht mehr richtig äußern und ihr Mann kümmert sich um sie und aufopferungsvoll und auch ein wahnsinnig guter Film, aber eben auch einfach sehr, sehr schwer. Von Michael Haneke. Wir haben auch drüber geredet im Podcast. Ja. Toller Film. Ja. Einer der besten von Haneke. Mein Platz 1, Eraserhead. Das Baby. Okay, ja. Verstehe. Ja, den habe ich übersehen. Der wäre vielleicht auch in die Top 3 gekommen. Ich habe dafür auf Platz 1 Rear Window. Oh ja. Das, und noch wie interpretieren wir Immobil? Er kann sich nicht viel bewegen. Ey, dieses Crybaby, er hat's Bein gebrochen. Er hat Krücken. Er sitzt nur am Fenster und seine einzige Möglichkeit, sein einziger Kontakt nach draußen ist dieses Fenster. Ja, es stimmt natürlich nicht. Wir hatten nicht, doch aber Insyndrom, weggesprengte Körperteile und ein Monsterbaby. Wir müssen doch so eine Liste mit was Positivem beenden. Das gibt's doch wohl nicht. Nehmen wir den Frauenmörder. Yay, positiv. Ja, toll, cooler Film auf jeden Fall. Ja. Haben wir auch gesprochen. Also wir haben wieder sehr viele Filme, über die wir schon im Podcast gesprochen haben. Guckt euch diese Filme an, alle sehenswert und hört euch danach die Episoden an. Ja, Hinweis zu Rear Window, weil man nicht immer den englischen Titel kennt. Fenster zum Hof von Alfred Hitchcock, wo einfach jemand da sitzt, nach draußen schaut und einen Mord beobachtet und sich denkt, um Gottes Willen, was passiert hier? Und versucht das Ganze irgendwie zu lösen und rauszufinden, was passiert ist. Wir gehen aus unserer Liste wieder zurück in unseren Film. Das war unsere Top 3. Und wir schauen, ob wir noch was zu sagen haben. Der kleine Horrorladen. Eigentlich können wir schon Richtung Fazit springen, ne? Ja, lass uns gleich ins Fazit springen. Willst du gleich? Ja, ich fange an, weil dir gebührt das Schlusswort, als der den Film ausgesucht hat. Ja, es ist halt einfach ein gottverdammtes Meisterwerk. Ja. Was soll man dazu sagen? Es ist eines der besten Musicals der Filmgeschichte. Es ist genau die richtige Mischung aus Silliness, Emotionalität, geilen Songs, toll gespielt, ist alles drin, Verbeugung vor 60er Jahre B-Movies, da hat er mich sowieso schon, ja. Aber ein absoluter Muss-man-sehen-Film. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Also mich hat der Film 100% von der ersten Minute an, von dem griechischen Chor an, der sich da irgendwie durch singt und uns in eine wahnsinnig gute Stimmung versetzt und diese Geschichte einfach auf ganz, ganz eine eigene Art und Weise erzählt. Ich glaube, es ist wirklich die perfekte Mischung zwischen Stage und Film. Und das ist sehr selten. dass das jemand mal schafft. Ja, es ist, also vielen Dank, dass du mir gegeben hast. Es ist so lange her, dass ich ihn gesehen habe, dass ich jetzt wieder dachte, ach, ich habe mich neu drin verlieben können. Schön. Und vor allem habe ich endlich mal das Ende komplett gesehen. Das echte Ende, das sein sollte. Entschuldigung. Ja, es ist ja auch großartig. Ja. Nein, okay. Tatsächlich, egal ob Original oder Director's Cut, egal ob Kinoende oder original intendiertes Ende, dieser Film ist sehenswert. Mit allem drum und dran. Also keine Frage. Auch wenn ich ein Ende präferiere, mit beiden Enden ist das Ding absolut ein Muss-man-sehen-Film. Wir haben bestimmt die ganzen tollen Schauspielleistungen nicht genug gewürdigt und nicht genug abgefeiert. Wir haben Frank Oz bestimmt auch nicht genug Credit gegeben für all den fucking Scheiß, den er da macht. Es ist unglaublich. Es ist wirklich, wirklich auf allen Ebenen der perfekte Film. Wahrscheinlich einer der besten Filme, die wir je besprochen haben. Oje, da müsste ich mal gucken, wie meine Liste aussieht. Aber ich glaube, er würde nicht so weit vorne auftauchen. Ja, wie gesagt, hinter Rocky Horror Picture Show auf. Wir haben ja unsere Top-Filme auf unserer Webseite aufgelistet. Und ich überdenke immer wieder meine eigene Liste, meine eigenen 10 besten Filme. Und weiß ich nicht, ob ich den dann reinbringen muss oder nicht. Weil ich sag jetzt großspurig, dass es einer der besten Filme ist. Aber dann habe ich wieder andere Filme, wo ich dagegen gehe und sage, naja, aber der ist mir mehr wert oder der ist mir wichtiger oder keine Ahnung. Deshalb sollten Menschen mehr Top 100 und weniger Top 10 schreiben. Ganz ja, einfach. Vielleicht, ja. Okay. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr uns eure Zeit widmet. Ja. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt an der Episode und habt euch auch wieder an dem Film erfreuen können. Ja, nicht nur ein bisschen Spaß. Teilt unseren Spaß, also euren Spaß mit uns und schreibt uns. Schreibt uns, was wir besprechen sollen. Schreibt uns, wie schlimm ihr unsere Meinung findet. Ja, teilt einfach euch mit, weil wir auch das Gefühl gerne haben, dass wir nicht die Einzigen sind, die hier daran beteiligt sind, sondern dass ihr einfach auch mit dabei seid. Und wir kriegen das Gefühl auch immer wieder. Wir freuen uns über Spotify-Kommentare. Die haben wir immer wieder. Auf YouTube, glaube ich, nicht so wahnsinnig groß viele Kommentare. Immer mal wieder. Guck, bei YouTube, aber, komm rein. Wir sind nämlich ein Podcast. Ja, wir gehören ja, eigentlich gar nicht in diese gated Community von YouTube. Entschuldigung. Aber ihr dürft euch gerne bei uns melden und feedbacken und so. Und wir kommen einfach ins Gespräch über die Filme. Ansonsten, wenn ihr wissen wollt, was ich Johannes nächste Woche gebe, dann bleibt noch kurz dran, das erfahrt ihr nämlich nach dem Jingle. Und sonst habt eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Ciao. Und steigt wieder ein. Wer will noch mal? Es geht weiter mit dem nächsten Filmvorschlag von Plur. Aus den 80ern? Schon wieder die 80er? Aus den 80ern heraus. Ach so. In die 90er. Okay. Ach, ein Jahrzehnt. Komm, da hättest du einen größeren Sprung hingerichtet. Und weg von der Selinas, die wir jetzt bei den letzten beiden Episoden hatten. Oh nein, wieder ein ernsthafter Kunstfilm von Plur. Wir haben schon Lars von Trier besprochen, aber wir hatten noch keinen richtigen Dogma 95 Film. Oh. Und ich will dir meinen liebsten, meiner Meinung nach den besten Dogma 95 Film geben. Aus dem Jahr 1998 von Thomas Vinterberg, Das Fest. Okay. Harter Tobak. Habe ich den schon gesehen? Ein wirklich guter Film. Okay. Harter Tobak. Okay, ich hatte gehofft, wir machen dieses Jahr einfach Party. Nee, tut aber mir leid. Na gut, okay. Wir haben die letzten Episoden so viel gelacht mit Loriot, mit dem kleinen Horrorladen, mit der Reise ins Ich und mit Cocteau. Ja, mit Cocteau haben wir auch seltsamerweise gelacht. Wir haben mit ihm gelacht, nicht über ihn. Aber jetzt will ich noch mal was Ernsteres besprechen. Okay, ich bin gespannt. Gut. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao.